Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über Spiele, wo wir gerne ein Remake oder Remastered hätten. Wie das vielleicht euch aufgefallen ist, ist das ganz schön oft passiert, wenn wir hier einen Podcast darüber machen. Deswegen habe ich mir meine zwei Kollegen dazu geholt. Einmal den Jürgen. Hi. Und einmal den Markus. Hi. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch die kleine Kategorie ansprechen, die ich eingeführt habe und vergessen habe und ab und zu wieder einführe. Und zwar, was spielt ihr gerade? Jürgen. Final Fantasy 16 mit meiner Freundin zusammen. Und wenn sie nicht da ist, spiele ich Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Oh, und wie ist beides? Sag an. Final Fantasy 16, es fühlt sich halt sehr wenig nach Final Fantasy an, aber die Story ist sehr engaging, macht richtig Spaß. Und je weiter man im Spiel ist und je mehr man freischaltet, macht auch das Kampfsystem immer mehr Spaß. Final Devil Cry 16. Ja, ganz genau, damit beschreibt man es eigentlich richtig gut. es könnte einem halt zu linear sein, weil du halt einfach wie bei Final Fantasy 10 und 13 eigentlich immer nur von A nach B geradeaus läufst mit ein paar Ausläufern links und rechts, wo Items sind, aber die Story macht das eigentlich wett und es macht also schon wirklich Spaß und ich bin jetzt, keine Ahnung, ich glaube 25, 26 Stunden drin. Die Inszenierung ist einfach bombastisch, das sieht so gut aus, das ist so zusammen mit hier Ratchet und Clank Rift Apart für mich das PS5-Spiel bisher. Okay, und cool. Kirby ist halt Kirby, es ist knuddelig, quietschig, macht Spaß. Guti Guti, nice. Markus, bei dir? Zu viel. So parallel. Tatsächlich so ein bisschen, wenn ich einfach abschalten will, Park Beyond. Beyond, whatever. Bug Beyond. tatsächlich, wenn ich mal am Vorspielen bin, es ist so ein Wechsel aus Final Fantasy 16 und House of Ashes. Ah, diese Horror-Dinger. Also. Genau, die Horror-Dinger. Und ansonsten habe ich Mato angefangen. Wie sind die Spiele, die du gespielt hast? Sind sie gut? Sind sie nicht Mato gut, muss mich noch überzeugen. Final Fantasy 16 ist super, nur das ist leider eins der Vorspielspiele. Leider. Sonst wäre ich schon viel weiter. Ja, und der Park Simulator. Ich bereue es so, ihn zum Vollpreis gekauft zu haben mit den 60 Euro. Und jetzt ist gerade ein Angebot für den Rollercoaster mit der Deluxe Edition. Der ist zwar schon etwas älter, aber er funktioniert wenigstens. bei mir, ich bin gerade dabei, Like a Dragon Ishii zu beenden. Ich bin im letzten Kapitel. Es ist halt Like a Dragon, sind halt die Yakuza-Games und Yakuza ist halt fantastisch, das sind halt großartige Spiele. Nur gegen Ende ist es halt Plot Twist. Und wir haben vergessen, dir noch den Plot Twist zu geben und den Plot Twist und wir müssen dir noch 20 Mal erzählen, was wir jetzt tun. Das ist halt so immer dieses gegen Ende-Ding. Aber es ist normal, es ist Yakuza, es ist großartig, es ist absolut fantastisch. Das Ding werde ich vermutlich heute noch beenden. Und danach habe ich wie immer dasselbe Problem. Was zum Geil spiele ich jetzt? wobei ich tatsächlich das letzte, was ich davor durchgespielt habe, war Baldur's Gate 1 für die PlayStation. Das war großartig. Ich habe mich da hingesetzt, habe gesagt, jetzt beende ich das und war in ca. 8,5 Stunden durch. Wie gesagt, ich habe es auf Story-Modus gespielt und wollte einfach mal nur die Story erfahren von dem Ding. War cool. Hat Spaß gemacht. So. Remakes und Remasters. Wie ich von Anfang an schon erwähnt habe, ist das ganz schön oft passiert, jedes Mal, wenn wir über irgendein Game hier geredet haben oder eine Spieleserie, dass dann urplötzlich was angekündigt wurde. Wie zum Beispiel bei Alone in the Dark, womit kein Schwein gerechnet hat. Oder habt ihr damit gerechnet, dass urplötzlich Alone in the Dark... Nein, Wer hätte denn damit rechnen können, bitteschön? Ja, ja, als Außenstehender, der jetzt erst später dazugekommen ist, wie war das bei dir? Dir ist es, glaube ich, am meisten aufgefallen, dass der darüber geredet hat. Ja, am krassesten war es eigentlich bei so Suikoden, wo er jetzt spricht darüber und zwei Wochen später, ach ja, ein Remaster kommt übrigens. Ja, ja, ein Remaster kommt zu Suikoden. So, what the fuck? War nur zwei Wochen oder so nach Veröffentlichung, das war schon wirklich witzig. Ja, das ist bei Suikoden passiert, bei Alone in the Dark ist es passiert. Bei noch ganz anderen Games ist es auch passiert. Witzig fand ich das zu Fable. Ja, vielleicht kommt hier irgendwas. Fable Neues wird angekündigt. Well. Also haben wir uns gedacht, wir machen jeder von uns eine Liste mit Top 10 Titeln von Games, wo wir gerne ein Remake dazu gehabt hätten oder ein Remaster, je nachdem. Diese Liste musste ich mehrfach umschreiben, weil mir das so oft passiert ist, dass ich etwas reingeschrieben habe und urplötzlich wurde ein Remaster angekündigt oder eine neue Version. Weil du die Zukunft schon predicted hattest. Also komm, ich hab so gedacht, ach komm, Persona 3 Remaster wäre schon geil. Zack, angekündigt, kommt im Januar. The fuck? Okay, gut. Max Payne Remaster ist angekündigt, kommt vermutlich nächstes Jahr. Was zum Geier? Kann doch nicht wahr sein. Und so habe ich mir dann, also ich muss es echt sehr oft umschreiben. Und dachte ich mir, hey, jetzt lasse ich meine Liste so, mal gucken, was passiert. Und ich würde sagen, es fängt diesmal an der Markus mit Platz 10. Platz 10. Toll, gut, dass ich sie gerankt habe, ne? Gut, dass ich sie gerankt habe. Dann lasse ich mich einmal kurz noch auf Platz 10. Werde ich vielleicht das fragwürdigste Spiel jetzt einfach mal so ganz spontan packen. Keine Sorge, ich habe es wegen einem Aspekt, der jetzt nicht meinem Geschlecht zuzuordnen ist. Und zwar Lula the Wet Empire. Das war so ein geiler Wirtschaftssimulator. Oh Gott! Du hattest Warenketten, du musstest Waren einkaufen, du musstest sogar Trends verfolgen. Du musstest von deinen Zuschauern, von deinen Spaßfilmchen auch immer achten, worauf stehen die gerade, was wollen die, wo ist der Markt übersättigt. Total Hammer. Als reiner Simulator. Angestellte anstellen, du musst sie dann auch entsprechend für ihre Rollen casten und auch noch zuordnen und wehe, sie passen nicht auf das, was du als Film produzierst, dann geht's runter und dann macht deine Firma pleite und naja gut, dann kommst du nicht in die nächstgrößere Stadt. Ganz kurz, um anzusprechen, Lola Wet the Sexy Empire ist tatsächlich ein Wirtschaftssimulator gewesen und zwar in dem du Pornofilme drehst und sie dann verkaufst. Du machst halt dein eigenes Pornostudio auf. Ja. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich erinnere mich an das Game. Meine Fresse. Oh, ich glaube, Junge davon noch nie gehört. Doch, gehört schon, aber gespielt habe ich nicht. Also, wie kommt man dran vorbei, dass man das nicht hören kann? Zumindest davon gehört hat man schon mal auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Es gab hier mehrere Lula-Games. Es gab auch das letzte Mal Lula 3D. Das war katastrophal. Das war so eine Art Adventure, das war richtig. Die schlimm. Tatsächlich, die danach kamen, die haben so hardcore an diese, auch an die Leisure Suit Larry Art erinnert, dass es mehr um den sexuellen Aspekt geht und diese möglichst Übersexualisierung von auch Frauen, weniger dann um den Wirtschaftspart, weil, mein Gott, du hast halt also fünf Gegenstände zum Auswahl gehabt, passt. Ja, du möchtest gern sozusagen nochmal What the Sexy Empire haben, nur so, halt mehr war. Auf den Wirtschaftsaspekt. So wie es war. So, möchtest so, du es als war. Also so wie es war, einfach nur, dass es auf den heutigen Systemen läuft. Alles klar. Okay. Ja, also ich habe noch nicht mal was gegen den Pixel-Look. Weil das war so eine Art sehr überlegter Wirtschaftssimulator mit einer Storyline, weil du dich ja wirklich vom eigentlich Outlaw, der irgendwo in Mexiko gestrandet ist und jetzt versucht, an Geld zu kommen mit seiner Partnerin, beschließt du, okay, wie kann ich mit einer sexy Blondine in Mexiko Geld verdienen, dass ich wieder zurück in die Großstadt kann? Mit Drehenport. Und dann musst du auch noch die entsprechenden Schauspieler finden, die den anderen Schauspielern gefallen, ja? Weil deine Partnerin, die nimmt nicht jeden. Also Ansprüche musst du auch noch erfüllen. Ja, Das ist etwas, an was ich seit Jahrzehnten nicht mehr dran gedacht habe. Nicht schlecht. Nicht übel. Also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also ich habe auch hier wirklich keine weit Bekannten genommen, ne? Das wäre witzig, wenn sie das heute einführen täten mit den heutigen Sachen, dass du halt auf die heutigen Bedürfnisse sozusagen eingehst. Wäre interessant, wenn sie es modernisieren sozusagen. Wäre interessant, von dem Look her, weiß ich noch, das war so eine Art Zeichentrick, cartoonmäßig. So wie Larry 7, Yacht nach Liebe, so ungefähr so war das. Yacht nach Liebe. Der hieß wirklich so. Ja, ich weiß, Yacht, die heißt ja, die haben doch alle so bescheuerte Namen. Bescheuerte Namen gehabt. Aber das ist wow, what the sexy, Jesus Christ. Okay, nicht schlecht, nicht so, schlecht. Bist du Nummer 10 schon gleich wir, geschockt. Können wir schon, nicht übel. Jürgen, was ist mit dir? Ich hab's jetzt auch nicht unbedingt gerackt. Ich fange jetzt einfach mal an mit Sly Raccoon. Sly Raccoon? Sly Raccoon. Oh ja, da gab es ein Remaster zu für Teil 1, 2 und 3 für die PlayStation. Genau, das hätte ich nochmal in etwas zeitgemäßerer Grafik neu aufgemacht. So wie es gab ja einen vierten. Ratchet & Clank Rift Apart. Das wäre geil. Oh, ja, genau. In der Optik, auch mit der Geschwindigkeit und wie es halt so läuft. Gerne auch mit der trashigen deutschen Synchro. Ja, die war wirklich, ja, die war wunderbar trashig. Ja, die war sehr, sehr trashig. Ja. Ich habe damals die PlayStation 3 Version gekauft in der Grabbelkiste für 10 Euro. Ich will gar nicht dieses wissen, was es heute wert ist. Ich glaube locker 200. Ja. Die habe ich aber leider nicht mehr. Aber Sly Raccoon, das waren coole Jump'n'Runs. Unglaublich sympathische Jump'n'Runs auch. Das ist so, die Charaktere waren sehr liebenswürdig. Es hatte für Jump'n'Run-Verhältnisse auch eine ganz nette Geschichte erzählt. Jetzt nichts Weltveränderndes, aber es war gut erzählt. Was halt ein paar später Sachen geklaut hat. Ja, aber es ging auch um die Legacy von seinem Vater und dass er halt den Namen von ihm reinwaschen muss und so weiter. Das war schon ziemlich cool. Einer der ersten spielbaren Charaktere, der im Rollstuhl saß, by the way, das war die Schildkröte. Ja. Fand ich sehr cool. Das wäre schön, die mal wieder zu sehen. Das wäre cool. Mhm. Der vierte ist ja rausgekommen, der war leider kommerziell absolut nicht erfolgreich. Obwohl der gar nicht schlecht war. Obwohl er angeblich nicht schlecht war. Ich habe nicht gespielt. Hast du ihn gespielt? Weiß ich nicht. Ja. Der war wirklich ganz cool. Der war halt nur sehr, sehr oldschool. Der war halt wirklich so wie die alten Teile einfach. Das heißt, mir hat es Spaß gemacht, aber den modernen Spieler, der fand es natürlich da nicht so cool. Ja, das stimmt, ja. Aber es war, die Teile waren ziemlich cool. Die gehören ja auch zu den PlayStation Jump'n'Run-Dingern, die es da eine Zeit lang gab, wie Ratchet & Clank, Jack & Dexter und halt Sly Raccoon. Ja, und ich finde, dass Sly Raccoon eigentlich immer in einen Atemzug mit denen genannt werden sollte, auch wenn es nicht gemacht wird. Ja, bestimmt. Gab es 3 Teile zu auf der PlayStation und danach gab es halt den vierten Teil für die PS4. Der hat leider nicht. Es gab auch einen für die PSP. Der kam aber auch viel zu spät, der vierte Teil. Ja, leider. Der stand, glaube ich, auch in der Produktionshölle. Der kam für 10 Jahre später oder so. Ja, Markus, hast du die gespielt damals? Weißt du das noch? Boah, da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Nicht an so ein 3D-Waschbär war das, der mit so einem. Nee. Was war das? Der hatte so einen Stab mit einem Fragezeichen dran. Ja, ja. So durch die Gegend. Dann hat er Leute verbrannt. Ach doch. Das, oh ja. Da war auch so Schleichen. Ja, der hat so einen Riddler-Stab gehabt. Ja, richtig. Ja, genau, richtig. Ja, jetzt. Mit leichten Schleichelementen. Und du solltest am besten nicht den Alarm auslösen, weil sonst das halbe Level hinter dir her war. Ja, richtig, ja. Das war toll. Ich hab's immer nicht schlecht. Ja. Das ist immer so ein bisschen. Du musstest eigentlich beschleichend Wege finden, die Alarme vorher auszuschalten und so. War nie besonders schwierig, weil es doch ein recht kindgerechtes Spiel immer war. Aber es war cool gemacht. Ja, total Fall. Cool. Es hat echt so einen ganz charmanten Flair gehabt. Es hatte diesen Look, diesen Cell-Shading-Look hatte es, den Cartoon-Look. Du hast arsch viel Sachen freischalten können. Die Levels waren unglaublich riesig und vom Winkel. Es war halt auch ein Collectathon. Ja, also du konntest ja. Du musstest ja immer noch einen Code sammeln, wo du immer diese Flaschenposten, wo es 3 oder 4 Stück im Level gab, immer einsammeln. Damit konntest du dann den Tresor im Level öffnen, damit du alle Collectibles hast. Münzen konntest du natürlich sammeln. Ach, es war so ein schönes Spiel. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel, das stimmt. Alle natürlich, jetzt nicht nur Sly Raccoon, sondern alle Teile. Weil in den anderen Teilen konntest du dann auch den anderen Teile seiner Crew spielen, wie du schon gesagt hast, mit der Schildkröte und eben auch dem Nilpferd. Das Nilpferd war super lustig. Ja. Großer der Mann fürs Grobe. Ja, ganz genau. Er war der Bud Spencer der Truppe. Richtig, ja. War eine sehr, sehr schöne Spielerei. Ja. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, vermisse ich bis heute, wie gesagt. Deshalb würde ich mir ein Remaster wirklich wünschen. Remake. Ja. Kein Remaster, ein Remake. Richtig. Wovon ich gern ein Remake hatte, und zwar auf Platz Nummer 10, ist der Clou. Oh. Oh. Verdammt. Ah, richtig. Gott sei Dank erinnert ihr euch noch Spiele an der Clou. Aber selbstverständlich. Gott sei Dank habe ich mir mehr als nur 10 Spiele aufgeschrieben. Steht hier auch auf der Liste. Jawohl, wunderbar. Der Clou, falls viele Leute es nicht kennen, also ursprünglich war der Clou ja ein Film mit Robert Redford unter anderem. Ein absolut genialer, sehr, sehr alter Streifen, aber sehr, sehr cool. Wie im Prinzip, da geht es um Con-Männer, wie sie einen Typen komplett übers Ohr hauen. Im Prinzip kannst du sagen, die ältere Version von Ocean's 11. Ocean's 11 gab es damals auch schon. Aber dennoch, sehr, sehr geil. Und in dem Clue-Videospiel war das damals so, es gab Teil 1 für den Atari oder für den C64. Der gute C64. Und es gab Teil 2 damals. Ich habe damals Teil 2 zum ersten Mal gespielt, weil der als Folgesong auf der Bravo Screen Fun drauf war, auf der zweiten Ausgabe. Und das hat folgendermaßen funktioniert. Du hast im Prinzip einen Videorekorder gehabt. Du hattest, grafisch hattest du deinen Typen. Du musstest ihn halt so steuern. Und dann musstest du einbrechen, musstest halt darauf achten, dass du mit was du einbrichst. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel das Fenster einfach so mit einer Brechstange aufheben, das macht zu viel Krach. Und wenn es so viel Krach macht, musst du darauf achten, dass die Wachen nichts davon mitkriegen. Und dann hast du das im Prinzip so vorgespielt, ne? Mit Zurückspulen und so weiter, dass sozusagen der Raub perfekt klappt. Und dann musstest du sozusagen die Aufnahme, die du gemacht hast, musstest du starten. Und dann musstest du es ablaufen lassen, wie dein Charakter gelaufen ist, wo er einbricht, was er klaut und so weiter, wie er rausgeht. Und wenn du das geschafft hast, hast du im Prinzip so Beute gemacht und konntest zusätzlich dein Zeug aufleveln. Das war ziemlich geil. Das gab es auch in einer sehr pixeligen Variante für C64 in der Clue 1. So hat das auch, so hat es genauso funktioniert. Du hast die Einbrüche im Prinzip vorher aufgenommen und danach abgespielt. Es könnte immer wieder was schief gehen, dass zum Beispiel du es doch nicht rechtzeitig schaffst, vor der Wache zu flüchten, nur dass die Wache dich hört und so weiter. Und so wurden die Levels abgebaut. Die Levels wurden dann vor allem der Clue 2 immer größer. Du hast zum Beispiel in 1 war, du hattest ein komplettes Hotel im Prinzip auseinandergenommen. Tatsächlich, komplett. Komplettes Hotel, alles geklaut, was hier entgegenkam. Das war sehr, sehr geil, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab so eine Art Spiel damals, es hieß Marokko, das lief gleich ab, war aber leider nicht mehr in dem Clue-Universum. Aber für mich wäre das ziemlich cool, wenn wir das nochmal kriegen würden, auch sehr gerne im Pixel-Look oder sehr gerne auch nochmal in so einem 3D-Cartoon-Look. Oder in diesem Look, wo jetzt vor ein paar, vorletztes Jahr, wo dieses John Wick-Spiel rauskam, was auch, wo du das vorher gemacht hast Hex. Und das dann halt hast abspielen lassen. Vielleicht ja, in dem Look dann. Sex meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Genau, richtig. In so gezeichnet. Nur halt cool. Ein bisschen cleverer als das. Ja, kleiner Fun-Fact übrigens. Bevor es GTA 3 gab, war der Clue 2 die größte 3D-Stadt, die geproduziert wurde. War sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, das hätte ich zum Beispiel jetzt gerne. Das wäre cool, wenn das nochmal rauskommt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr die gespielt eigentlich? Oder kennt ihr die Games? Kennen, ja, gespielt. Natürlich. Nicht. Ich habe die Clue 1 gesuchtet wie ein Bekloppter. Und der hat mir tatsächlich besser Vater gefallen als der zweite. Nein, der hat das Spiel Vater nie wieder zurückgekriegt. Der hat das Spiel nie wieder zurückgekriegt. Der hat das installiert und das war meins. Auf dem guten C64, ja, da habe ich es damals auch gespielt bei deinem Vater. Das war so. Ich bin halt leider kein PC-Spieler. Das heißt, ich habe diese ganzen Klassiker leider verpasst. Ich kenne die halt nur aus Videos. Ja. Aber dennoch, das wäre halt meins gewesen. Kommen wir zu Platz Nummer 9, Markus. Ach, immer dieses Ranking. Oh, jetzt bin ich tatsächlich am Hadern, weil ich mir nicht mehr sicher bin, aber du kannst mich gern korrigieren, dann streiche ich es nämlich Silver. Silver? Oh, shit. Davon gab es kein Remake. Ich erinnere mich an Silver. Mir sagt es leider gar nichts. Ich erinnere mich an Silver. Silver war ein RPG. Ja, wo du mit einem Typ durch die Gegend gelaufen bist. Gibt's auf Steam übrigens das Ding. Silver, ein gewissensloser böser Zauberer, regiert das Land Jara mit eiserner Hand. Er und seine Schergen haben im Rahmen eines Paktes mit dem allmächtigen Gott Apokalypse die Frauen des Dorfes entführt. Jetzt kann nur noch ein Mann Silver ein Mann Silver und seine Lakaien aufhalten. Das klingt eigentlich nach dem Duke Nukem Plot. Ja, eigentlich schon. Und du durftest auch für so ein klassisches Rollenspiel zu dieser Zeit nicht mal deinen Charakter selbst erstellen. Du musst es einfach nur übernehmen. Du bist ein Dude. Nein, du bist nicht Silber. Du bist einfach nur ein Dude, der Silber vernichten will. Ach genau. Aber so es rum gab war's. Waffen. Es gab Waffen, die du auswählen konntest. Du konntest Äxte konntest du finden. Richtig. Schwerter. Es war ein ziemlich cooles Rollenspiel. So ein bisschen in der Grafik-Engine von Final Fantasy VII. Ja, und das so ist vorgerenderte Hintergründe und du bist halt mit dieser Figur durchgegangen. Und es hat geiles ein sehr, sehr actionlastiges System, was fand ich immer an Diablo erinnert hat. Weil du hast viel Action, Waffen, Fernkampf, du hast unterschiedliche Arten auch von Zauber, die irgendwie repräsentiert waren. Ich fand's einfach nur geil. Ja. Ich dachte tatsächlich rückblickend, dachte ich immer, ich war Silber. Nee, Silber ist. Nee, du bist einfach nur ein random Dude, der sagt: Alles klar, ich bringe alle um, passt schon. Ja, du heißt halt David, richtig, so hieß der Kerl. Du bist ein vielversprechender junger Ritter, dessen Frau zur. Den ja, weil du gehört. Willst deine Frau befreien und ich dachte immer: Hey, Silver, das kann doch nicht seine. Long John Silver kann doch nicht seine Frau hergeben. Dabei habe ich die ganze Zeit. Ja, gut, aber. Das du kannst ist Verbündete konntest du anwerben, oh. Du konntest. Wer braucht Verbündete? Ihr könnt es auch alleine spielen. Du kannst mit Schwert und Magie konntest du erlernen, konntest mit Schwertern durch die Gegend rennen. Du musst halt 8 Artefakte finden. Es ist ein großartiges Spiel, es ist komplett unterschätzt, meines Erachtens. Ich habe das damals, das war auch auf irgendeiner Screenturn, war das da auch als Vollversion. Ich habe das gespielt wie doof. Super. Klasse Game. Davon gab es kein Remake, aber es gibt eine Version für Steam. Und ich glaube, okay, es gab aber kein Remake. Und da hätte ich gerne eins. Und da wirklich schön aufpoliert. Also so richtig. Von A bis Z, neue Grafik, alles. Toujours. Das wäre geil, ja. Da wäre ich auch dafür. Das hast du, glaube ich, auch nie gespielt, oder, Jürgen? Nee, wie gesagt, das hat mir nicht mal was gesagt, als er es gerade gesagt hat. Boah, wie kann man Silber... Entschuldigung, aber wie kann man Silber nicht? Ja, ich bin ein schlechter Mensch, es tut mir leid. Das ist halt dieses klassische Gut- und Böse-Story, absolut. Es ist so, es ist auch so ein bisschen Gothic-mäßig. Ja, ein guter, wenn das Rollenspiel an sich gut ist, dann muss die Story jetzt keine neuen Innovationen haben. Nee, aber es ist wirklich cool gewesen. Das einzige Gripe, was ich immer in den Game war, war die furchtbare Kamera und die absolut grauenhafte deutsche Sprachausgabe. Ja, Mitte der 90er, die Spiele sind legendär dafür. Ja. Ich war damals froh drum, dass es eine deutsche Sprachausgabe hatte. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Game, ja. Gibt's übrigens auch auf Good Old Games und kostet gerade mal 6 Euro. Und ich glaube, ich hab's in der Bibliothek. Ich hab's in der Bibliothek sogar. Hervorragend, sehr gut. Das heißt, ich bin. Ich hab's sogar schon, ich bin vorbereitet. Ich könnte es sogar schon anfangen. Dennoch, sehr, sehr geil. Da wäre ich auch dafür, dass es davon ein Remake gibt. Das war ein geiles. Das ist ein schönes, schönes altes RPG. Richtig cool. Jürgen? Mein nächster Platz, da knüpfe ich gleich an die 90er Jahre an und an David und an schlechte deutsche Synchros. Metal Gear Solid 1. Oh ja, es ist angekündigt. Ja, aber ich will ein richtiges Remaster, nicht sowas wie beim GameCube, wo Sachen dazugeschnitten werden oder so. Ich will einfach nur das Spiel wieder zocken. Laut einem witzigen kleinen Insider namens Jason Schreier, der unter anderem auch für sehr, sehr viele Leaks verantwortlich ist, hängt es davon ab, wie die Collection ankommt. Die Collection, die jetzt rauskommt für Metal Gear Solid 1 und die kaufe ich mir ja eh für die Switch und die PlayStation. Naja, wenn die beiden Collections rauskommen, die Volume 1, Volume 2, wenn die Erfolg haben, wenn die erfolgreich sind, ist es vermutlich so, dass ein Remake zu Teil 1 im Prinzip schon in den Startlöchern steht. Solange es nicht 100% bestätigt ist, bleibt es auf meiner Liste. Oh Gott, ich vergöttere den ersten Teil. Es wäre super, ja. Ich habe den ersten Teil letztes Jahr zum ersten Mal durchgespielt. Würde ich ihn nochmal spielen? Nein. Ja, es ist halt leider Gottes aus der Zeit gefallen. Absolut. Weil es heute zu spielen ist echt anstrengend. Extrem. Und an Twin Snakes kommst du heutzutage nicht mehr dran, wenn du nicht Geld kacken kannst. Ja. Und deshalb mach's mir einfach nochmal neu. Danke, Konami. Es sei denn, du emulierst es halt richtig, ja. Dennoch, ja, das wäre cool. Markus, hättest du auch was? Was soll das hier? Metal Gear Solid 1 nochmal als Remake, so in hübsch 3D oder so? Brauche ich nicht. Verräter! Ich habe damit keine gute Zeit gehabt. Ich glaube, du hast auch nur Teil 1 gespielt, glaube ich, ne? Ja. Und nicht mal durch. Ja. Dafür kenne ich ja. Silver. Wow. Shots fire. Ja, genau. Bei mir wäre der nächste Teil Skies of Arcadia. Match. Match? Oh, du auch? Das wäre das nächste auf meiner Liste gewesen, ja. Perfekt, ja. Skies of Arcadia, warum möchtest du es gerne haben? Ich hätte es gerne, weil es nämlich auf dem Sega Dreamcast immer noch gefangen ist. Und da gab es ja das Legends Remake oder Portierung eigentlich wie mehr auf dem GameCube. Das ist die Variante, die ich gespielt habe. Und oh, okay, das wusste ich nicht. Weil es, ja, es gibt Skies of Arcadia Legends. Das ist ein GameCube-Spiel gewesen. Ah, was ja. Was halt diese unmenschliche Random-Encounter-Rate aus dem Dreamcast-Original ein wenig gebremst hat. Ja, da habe ich auch gehört, dass es. Ich meine, es hat immer noch sehr, sehr, sehr, sehr viele Random-Encounter, keine Sorge. Aber es erzählt eine unglaublich gute Geschichte, auch mit einer sehr frischen Welt, wo du mit diesen Luftpiraten mit deinem Luftschiff immer unterwegs bist. Die Charaktere machen alle Spaß, der Humor ist großartig, du hast deine eigene Basis mit deinen Leuten, die du hast. Es ist so ein schönes Spiel, es ist für mich eins der besten JRPGs aller Zeiten. Ich liebe das Ding einfach. Und das ist auch heute noch, ist dasselbe wie mit Twin Snakes, es ist halt unbezahlbar. Es ist unter 300 Euro kriegst du es halt nicht mehr und es ist halt ein Albtraum. Bei mir ist das ist eins der Spiele, die ich immer haben wollte, aber nie bekommen habe. Ja. Weil ich weder eine Dreamcast hatte, wer zum Geier hatte eine Dreamcast, und die fünf Leute, die ein GameCube hatten, haben halt das Spiel nicht gekauft. Weil sie unbedingt lieber Resident Evil 4 haben wollten. Ich hätte so Bock auf ein Remaster oder ein Remake von Legends zum Beispiel oder von dem, ja, am liebsten halt von Legends, weil das ist die überarbeitete Fassung. Da hätte ich so Bock drauf. Das wäre endlich mal ein JRPG, was ich. Ich hab's nie in die Finger gekriegt, weil ich hätte es echt gerne mal gespielt. Und die Inszenierung übrigens. Du hast ja dein Schiff und das Schiff kann so eine mega Kanone abfeuern, die Moonstone kennen. Ja. Und wenn die abgefeuert wird, das ist so, das wird cineastisch aus mehreren Blickwinkeln inszeniert, wie sich der Energieball bildet und abgefeuert wird wie ein Kamehameha. Und da hast halt die englische Sprachausgabe, die dann einfach nur brüllt: Moonstone Cannon, fire! Und es ist so gut. Es ist wirklich so auch Anime-Inszenierung at its best. Ich liebe dieses Ding. Nice. Du hast halt wirklich dein ganz normales rundenbasiertes Kampfsystem mit deinen Leuten. Und du hast halt aber auch die Luftkämpfe mit deinem Schiff, die du auch strategisch richtig machen musst. Wann verteidigst du dich? Wann sammelst du die Magie, damit du genug Punkte hast, um die Moonstone Cannon auch abfeuern zu können? Aber du musst halt eben aufpassen, dass du beim Warten darauf nicht zu viel Schaden auf einmal nimmst. Und dafür musst du auch dein Schiff aufrüsten mit besseren Kanonen. Ich liebe es. Wie gesagt, das ist halt ein Spiel, was ich gern endlich mal gespielt hätte. Deswegen, und du auch noch mal gespielt haben wollen würdest. Deswegen. Ja, Carla und ich sind schon seit Jahren auf der Jagd danach für einen vernünftigen Preis, aber es ist völlig unmöglich. Es ist absolut unmöglich, leider, ja. Aber dennoch, gerne noch mal als Remake, egal in welcher Variante, Hauptsache es kommt noch mal raus. Von mir aus bringt die GameCube-Version auf die Switch noch mal geportet. Scheiß drauf. Das würde mir am Ende schon reichen, ja. Das wäre auch egal. Da würde mir ein Remaster völlig reichen. Ja. Würde mir auch ein Port völlig reichen, damit ich das Spiel endlich mal spielen kann. Genau. Gut. Markus? Platz Nummer 8. Bin ich richtig? Weil jetzt habe ich es langsam gerankt. Wahrscheinlich auch wieder ein Spiel, wo kaum jemand kennt. Monster Seed. Monster Seed? Oh, jetzt irgendwie knacke ich euch gerade. Du hast wirklich mit Gewalt nach Spielen gesucht. Nein, ich hatte kein Schwein mehr kennen. Ich hatte das tatsächlich früher. Und da gibt's eine echt coole Geschichte. Das war so eine erste Videospiel. Naja, heute würde man Convention sagen. Dafür war es aber eigentlich zu klein. Da haben sich ein paar Videospiel-Nerds irgendwo in unserer Gegend auf so einem Kaff eine Bude, also so eine riesige Halle gebucht. Da bist du runter. Dann haben sie ausgestellt, was sie alles haben. Da gab es auch die ihren alten Shit loswerden wollten. Dann gab es auch welche, die extra importiert haben. Und für PlayStation 1 ist mir dann Monster Seed in die Augen gesprungen. Einfach auch, weil du hinten, es geht um nichts anderes, als dass du Monster-Seeds sammelst und dir dann so wie eine Art Monster-Farm hast. Durch die Seeds kannst du Monster ausbrüten, die Monster benutzt du dann, um stärkere Monster zu bekommen. Also ja, man könnte immer an Pokémon denken, aber es war cooler. Es sieht so aus, also ich habe mal eben nachgeschaut, es sieht so ein bisschen aus wie das Digimon. Das Digimon World von damals für die PlayStation 1. So ähnlich, nur hatte es ein anderes Kampfsystem, also wirklich so ein strategisches Kampfsystem hatte es. Sehr interessant. Also ich habe davon noch nie gehört in meinem Leben. ich bereue es so, dass ich es damals abgegeben habe. Aber es kostet dort ein Hunderter auf Amazon. Ja, nur! Klar! Ja, das ist für die Klassiker heutzutage eigentlich nicht zu teuer. Leider, ja, das stimmt. Ja, es kam in Europa 99 raus. Schaffte ein Ranking von 25 von 40 Punkten von der Famitsu. War relativ unbeliebt, das Game, wie ich gerade sehe. Jesus. Ja, deswegen haben sie es ja tatsächlich, hat der Typ das mir, glaube ich, für 2 Mark habe ich das damals gekauft. Oh Gott, es gibt nichts Besseres, als über solche Stände zu laufen. Und du denkst, und ich habe mich gefreut, weißt du? Und Spiele mitzunehmen und die haben keine Ahnung, was zum Geil die da verkaufen. Und ich dachte mir, wow, geil, ja. Und jetzt habe ich es nicht mehr. Alter, Monster Seed eingeschweißt, 149 Euro auf eBay. Läuft. Monster Seed normal, 50 Euro auf eBay. Geht für sogar noch. Mit einem mega dicken Handbuch. Jesus Christ. Okay. Ja, das sieht sehr interessant aus. Es sieht aus wie ein. Wie kann man sich vorstellen? Wie genau ist das? Wie läuft das ab? Was machst du da? Erzähl. Also, ich kann nur noch aus meiner Erinnerung sprechen. Du läufst tatsächlich RPG-mäßig rum. Sammelst deine Items, sammelst Seeds. Und die musst du dann eben zum, ja, wenn es ein Monster-Ei wäre, würdest du es schlüpfen. Also du bringst sie halt, um sich zu entwickeln. Und kannst dann auch richtig geil kombinieren. Hast ein strategisches Kampfsystem. An die Story erinnere ich mich null, weil mir ging es darum, geilere Monster zu kriegen. Ich bin dann nur rumgelaufen, Pokémon-Manie. Ja, jetzt habe ich coole Monster, ich will coolere. Selbst also mir ging es nicht um die Story. Ein Wirtschafts- er war schon immer so. Er war schon immer so. Ja. Gar nicht. So. Ich war früher nie Wirtschafts- ja. Okay, ganz kurz. Als junger Monsterzüchter beginnt ihr euer Abenteuer nach einem Überfall. Doch als euch ein netter Greis gesund gepflegt hat, revanchiert ihr euch mit einer reichhaltigen Monsterbrut und der Verbannung von allen Bösen aus dem Land. Aus der Vogelperspektive marschiert ihr in Bitmap-Dörfer und Wälder und stellt euch angreifenden Monstern. Im Kampf verlegt ihr euch feldweise vorwärts, beschwört eure Viecher und greift mit Zauber und Kinnhaken an. Okay. Eure Schützlinge agieren je nach Intelligenz selbst oder gar nicht. Mit jedem Sieg sammelt ihr Erfahrung, die das Prügelpotenzial und die Energie eurer Kugelfische und Knochenbeißer erhöhen. Sehr interessant. Ich habe noch nie davon gehört, aber sehr, sehr cool. Das, ja, warum nicht? Ich meine, Pokémon ist super beliebt. So kann man ein vergessenes Spiel auch nochmal hervorkramen. Das ist eine gute Idee. Klingt doch super. Klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Jürgen. Ja, mein nächster Platz war ja schon, also mach du einfach weiter. Ach so, bei mir wäre dann Platz 8 Jade Empire. Das vergessene BioWare-Game. Empire. Oh mein Gott. Einfach KOTOR im alten China. BioWare. Ja, KOTOR in alten Japan, glaube ich, war es. Die müsste China gewesen sein mit der alten mit Kung Fu. Also müsste eigentlich China gewesen sein. Genau, KOTOR im alten Asien. Muss man grob zu sagen. Das war ein wunderschönes Spiel, das ich echt gern gespielt habe. Ich besaß damals die PC-Version im Steelbook, die beziehungsweise gab es nur im Steelbook. Die habe ich damals gespielt und war unglaublich begeistert davon. Es gab diese typische du bist ein einsames Kind, das irgendwo aufgezogen wird, alle anderen werden umgebracht und du gehst auf Rache-Story, also die typische Reise eines Helden. Dennoch mit dem sehr, sehr geilen Kampfsystem, diesem Kung-Fu-Kampfsystem, was du da machen konntest, und du konntest auch diese Geister beschwören, Riesenfrosch und so weiter, die das noch alles mit dabei waren. Du konntest deinen Kampfstil anpassen, ob er eher defensiv sein soll, ob er sehr aggressiv sein soll. Das war schon, davon hätte ich gerne bitte ein Remake. Davon hätte ich gerne ein Remake, Remaster oder einfach nur ein Re-Release, weil das Spiel ist so untergegangen. Ja, aber ich glaube, dass dem Remake schon eher gut tun würde. Ja, tatsächlich. Weil das ist gar nicht mal so geil gealtert, tatsächlich. Nee, ist es nicht. Ich habe die Xbox-Variante habe ich mir nochmal gekauft für ein paar Euro für den Xbox Store. Hab's nochmal gestartet. Ich so, hey, das war richtig gut. Die Story, oh Gott, ist auch, das die Story ist auch immer noch gut, aber es ist wie absolut. Es ist streng genommen, wie wenn du jetzt das allererste Mal KOTOR einspielst. Es spielt sich natürlich. Es funktioniert alles immer noch gut, aber es ist so, es läuft nicht halb so flüssig, wie es sollte. Deshalb müsste das wirklich hart geremaked werden. Außer man ist halt wirklich ein echter Retro-Freund, so wie wir, uns würde das nicht so stören. Aber wenn es erfolgreich sein soll, muss es geremaked werden. Auf jeden Fall, das hätte ich bitte gerne nochmal, weil es ist komplett in Vergessenheit geraten. Ja. Hast du es gespielt, Markus? Erinnerst du dich noch dran? Ja. Ich habe es gespielt. Ich sag mal, damals hat es mir nicht so gesagt. Ich bin mir aber sicher, es könnte mich heutzutage mehr überzeugen, mehr packen. Ja, das Problem ist, dass es halt BioWare-typisch viel zu lang braucht, um die Story in Gang zu bringen. Weil wenn sie in Gang ist, kommst du nicht mehr raus. Das ist so BioWare-typisch. Aber das ist halt so wie bei KOTOR. Du musst als erstmal von Taris runter, damit es endlich anfängt, Spaß zu machen. Der Tutorial-Bereich, oh Gott. Ist bei Zweier noch schlimmer gewesen. Ist bei nicht BioWare gewesen, war Obsidian, aber trotzdem. Aber Taris ist so, beim ersten Mal macht das noch total Spaß. Beim zweiten Mal, weil man da ja die entgegengesetzte Gesinnung spielt, auch noch. Aber irgendwann willst du eigentlich nur noch ganz schnell von Taris runter. Und dasselbe hast du halt auch bei Jade Empire. Du musst erst mal aus diesem blöden Kloster raus, damit das Spiel anfängt, Spaß zu machen. Ja, aber wenn sie dann raus ist, die Story ist super. Die Story ist wirklich cool. Ja. Sehr mystisch, viel mit Göttern und so. Das war schon ziemlich cool. Sehr, sehr geiles Ding. Da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, das Spiel nochmal zu spielen. Auf jeden Fall, davon hätte ich halt gern. Bitte nochmal entweder ein Remaster oder von mir aus auch ein Re-Release. Damit wäre ich auch schon happy. Dann kommen wir als nächstes, würde ich sagen, da wir dich ausgelassen haben. Dann kommen wir jetzt zu dir. mein nächster Platz wäre Dragon Valor. Dragon Valor? Dragon Valor. Das ist ein altes PlayStation 1 Hack and Slay tatsächlich. Wo du eigentlich so einen sehr knurrigen Krieger spielst, der halt einfach eine Fehde mit einem Drachen hat. Und dann halt zum Dragon Valor wird. Und wenn nach seiner Geschichte spielst du mit seinem Sohn weiter. Und je nachdem, wie du die Geschichte bis dahin gespielt hast, ist sein Sohn ein Prinz. Oder halt einfach nur so ein Outlaw. Und je nachdem, wie du weiterspielst, werden deren Sprösse dann wieder andere. Und das heißt, je nachdem, wie du spielst, kannst du ganz viele Stammbäume freischalten und viele Geschichten. Das ist halt ein total cooles, unterschätztes Spiel. Wie schreibt man das? Dragon wie Dragon und Valor Valor. Also Dragon Valor. Und ist ein ganz simples Hack and Slay. Ist ein ganz simples Hack and Slay. Aber die Story ist es. Und dass du halt wirklich verschiedene Stammbäume freischaltest. Und wenn du halt auf deinem Weg zum Drachen mit deinem Helden halt mit der Prinzessin vorher sprichst und sie so ein bisschen sagst, ja, ich kümmere mich ja um alles, dann kommt er am Ende mit ihr zusammen. Aber wenn du halt bei ihr ankommst und sie halt nicht um Hilfe will, so, halt die Klappe, ich hab zu tun. Dann kommt er nicht mit ihr zusammen und dann ist die nächste halt die Outlaw-Linie und dann ist halt das nicht direkt sein Sohn mit der Prinzessin, sondern einfach nur ein Straßenjunge, den er gefunden und aufgezogen hat. Interessant, cool. Die haben Katamari Damacy gemacht. Wheel of Katamari, alles klar. Und ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber ich mag halt einfach die Idee mit den Stammbäumen und dass du verschiedene Geschichten hast. Und wie gesagt, die kriegen dann wieder eigene Söhne und es ist halt total interessant. Ich mag die Idee, das könnte man jetzt ein bisschen moderner ausbauen, alles. Vor allem mit einem vernünftigen Kampfsystem, weil PS1 Hack and Slay sind wirklich nicht gut gealtert. Nope, absolut nicht. Und, never. Nee, ist, wie gesagt, kann ich auch heute keinen mehr empfehlen, das nachzuholen. Außer man ist wirklich PS1-Freak. Aber, nee, ist wirklich so. Das Kampfsystem ist nicht schlecht, aber da muss man sich wirklich reinfriemeln. Weil das auch zu einer 70 Zeit. Euro. Weil das auch noch zu einer Zeit rausgekommen ist, wo es den Analogstick noch nicht gab und so steuerte sich halt dementsprechend. Oh auch. Gott, mit dem Pad. Oh yeah. Mit dem furchtbaren Pad. Oh yeah. Und damit so Jump'n'Run-Passagen. Es ist ein Traum. fantastisch. Ja, wie gesagt, ist ein wirklich schönes Spiel von der Story her, aber wie gesagt, gameplay-technisch nichts Besonderes. Aber deshalb würde ich mir halt da wirklich mal ein Remake wünschen. Wird nie kommen, aber es wäre halt ganz lustig. Ben ist sicher. Markus, hast du davon gehört, jemand? Nein. Auch nicht. Nee, ich habe auch noch nie davon gehört. Ja, es ist auch, aber cool. Wie gesagt, ist auch ein totaler Nischentitel. Habe ich auch nur mal in einem Video gehört gehabt. Dann habe ich es mir aber auch geholt direkt. Ja, ich habe es tatsächlich hier. Und, oh, nice. Und habe es dann auch gespielt. Also, wie gesagt, ich habe halt direkt gemerkt, es ist fürchterlich gealtert. Aber die Idee mit den Stammbäumen, dadurch hat es tatsächlich einen sehr hohen Wiederspielwert. Trotz allem. Cool, sehr, sehr cool. Markus, du bist als nächster da. Teil 7. Ja. Jetzt vielleicht ausnahmsweise mal etwas Bekannteres. Jake Cocoon. Hm. Oh! Der Flötenbändiger der Monster. Der die vier großen Waldgeister besänftigen muss. Oh, ich fand das immer so cool, wenn du die Monster mit der Flöte in Kokos eingefangen hast und deine Frau, Geliebte, die irgendwie wieder für dich zusammengesponnen und besänftigt hat, beruhigt. Göttlich, und du konntest sie dann auch noch verschmelzen und dann haben die coole Attribute bekommen. Es war einfach klasse und das Ambiente, du hattest so viele unterschiedliche Regionen, in die du gegangen bist, Geheimnisse, die du entdeckt hast. Einen nervtötigen Typen mit Maske. Oh, ist mir auf den Keks gegangen. Nur wenn der kam. Aber die Sounds, oh. Ich spiel's heute immer noch total gern. Aber nur den ersten. Ich will nur den ersten geremaken. Und es war so bockschwer. Es gibt einen zweiten Teil für die PlayStations. Ich weiß. Aber der erste ist viel besser, weil du hast erst diese quasi, ich sag immer, die oberirdischen vier Wälder, die du besänftigen willst, wo du dann auch über das Geheimnis kommen willst von so einer Art Versteinerungskrankheit war es, glaube ich. Es war auf jeden Fall irgendein Nebel, der die Dorfbewohner ausgenockt hat. Und dem willst du auf die Spur kommen und dann kommst du in so eine Art Bereich untere Wälder, sag ich das immer. Da musst du nochmal vier Wälder durchlaufen. Und da sind dann die wirklichen Overchief-Wächter, die du besiegen musst, einfach göttlich. Ich hab's cool. Geliebt und gesuchtet. Also ich hab's, ich kenne nur dich, der das gespielt hat. Ich kenne sonst niemanden, der das Spiel erwähnt. Ach Mann, also jetzt oute ich mich hier so total als der Nischenspieler. Ja, der Nischenboy. Der Nischenboy, richtig. Es ist, also das Ding sagt mir gar nichts. Also ich sag, ich kenn's zwar, ne, von dir, aber ansonsten habe ich's nie. Ja, ich kenn's auch nur aus Videos. Selber ja. Gesehen. Und du kennst auch nur aus Videos, ja. Also das ist. Vielleicht ist es irgendwo anders bekannter. Also ansonsten, ich kenne halt nur dich, der darüber geredet hat. Sonst kenne ich niemanden. Also du damals gesagt hast, ja, hier, Jet Cocoon. Ich so, was zum Geier ist Jet Cocoon? Wie Pokémon, nur besser. Ah. Ah. Verstehe. Ja, sehr interessant. Also was hättest du es gerne? Hättest du gerne ein Remake oder ist ein Remaster, aber nur ein Re-Release? Remake. Ein komplettes Remake direkt. Ja. Okay. Cool. Bei mir auf Platz Nummer 7 wäre Onimusha 3. Mm. Oh. Ihr kennt die Onimusha-Reihe. Warum gerade dritte? Wegen fucking Jean Reno. Das ist auch, glaube ich, genau der Grund, warum wir davon nie ein Remake bekommen werden. Ja, richtig. Das ist vermutlich auch genau der Grund, warum wir niemals ein Remake kriegen. Es gibt von Teil 1 gibt es ein Remaster, aber nicht von den anderen Teilen. Weder von Teil 2 noch Teil 3 noch Teil 4. Ab dem zweiten Teil hast du, glaube ich, diesen japanischen Schauspieler gehabt, oder? Diesen Takeshi Kaneshiro, oder wie der hieß? Ab Teil 1 war der schon dabei. Ah. Und das Problem liegt vermutlich daran. Jetzt Jean Reno kriegen wir nicht nochmal, das kannst du vergessen. Jean Reno kriegen wir nie wieder, richtig. Weil ich will nicht wissen, wie viel Tantiemen der dann nochmal bekommen würde. Und das wäre es halt wahrscheinlich nicht wert. Ich meine, wer war der Publisher davon? Capcom. Ja, das Geld nehmen die nicht. Der Entwickler war Capcom und gleichzeitig auch Herausgeber war auch Capcom. Und Onimusha ist ja schon immer eher so ein nischigeres Spiel gewesen, obwohl es das gar nicht verdient hat, nur Nische zu sein. Eigentlich nicht, nein. Die sind eigentlich auch ziemlich beliebt, die Dinge, absolut. Ja, sonst hätte es ja auch keine drei Teile gegeben. Es hätte keine drei Teile gewesen, richtig. Die sind halt absolut großartig. Vor allem, ich liebe halt Teil 3, weil auch auf dieses Cover, ne, dieses geniale Cover, wo du halt die zwei Schauspieler, einmal siehst du halt diesen Takeshi, Shiro, glaube ich, hieß er. Und dann heißt es halt Jorinot daneben. So, what the fuck? Du siehst vor allem seine Nase auf dem Cover. Ja, ja, richtig. In der deutschen Version siehst du seine Nase. Takeshi Kaneshiro. Und dann sagst du, was zum wieso ist Jorinot hier auf diesem Cover? Ja, aber es hat sich auch so schön unterschiedlich gespielt. Du hast ja den Hauptcharakter, den eigentlichen, den Japaner gehabt, mit seinem Schwert. Ja. Und dann hast du Hack-and-Slay-Action gehabt. Und mit Jorinot hast du ja, glaube ich, nur geballert. Nee, mit Jorinot hattest du die Peitsche. Ah, aber er hat auch geballert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch schießen konntest. Er hat auch geballert, richtig, ja. Er hat auch geballert. Mit Jorinot hattest du die Peitsche. Richtig geile Games. Das sind Hack-and-Slay-Games. Action-Adventures. Sehr, sehr geil. Haben sehr, sehr viel mit japanischen Dämonen zu tun, also die haben diesen Oni. Dämonen, die vor Onis, richtig, unter anderem auch, wie heißt der große Urbösewicht, der in jedem Nobunaga? Überall, wo es, ja, richtig, der überall, wo japanische Onis vorkommen, Nobunaga. Hey, ja, wir haben eine Möglichkeit, Nobunaga wieder aus der Urne zu kratzen. Schmeißen wir ihn ins Spiel. Ja, sehr, sehr geiles Game. Der dritte vor allem hat mir mega Spaß gemacht. Mhm. Den habe ich unglaublich gern gespielt. Ich habe alle gespielt tatsächlich. Ich habe damals alle Onimusha-Teile gehabt. Ich habe nur den ersten gespielt, komplett, und den dritten bei einem Kumpel ein bisschen angezockt gehabt. Ich habe damals alle gezockt, also alle drei. Den vierten habe ich nie gespielt, weil ich den ersten nicht gekriegt habe. Zwar, das hat mich nicht interessiert. Der war auch nicht so gut, habe ich gehört. Aber dennoch, ich hätte gern bitte von Teil 3 einfach nur ein Remaster. Oder Re-Release, das reicht mir auch schon. Da hätte ich Bock drauf. Aber vermutlich wegen den Rechten sehen wir das wohl nie wieder. Schade, aber ja. Man kriegt sie aber noch relativ günstig. Vor allem den dritten Teil, ich glaube, für 6 Euro. Ja, die sind überraschend günstig geblieben, ja. Ja, da kann man sie immer noch nachholen, wenn man noch eine PlayStation 2 Sache hat. Oder man tut sie halt einfach emulieren. Das funktioniert auch hervorragend. Wie gesagt, großartiges Spiel. Ich hätte ihn gerne nochmal am besten als Brachspiel schon re-released. Das wäre cool, dass wir das nochmal in die breite Masse kriegen. Markus, hast du die gespielt eigentlich? Ich glaube schon. Du glaubst schon? Ich glaube. Es ist tatsächlich schwierig, sich jetzt zu überlegen, ob ich es gespielt habe. Wenn, ist es mir nicht im Kopf geblieben. Dann hast du es wahrscheinlich auch nicht gespielt. Cool. Daran erinnert man sich schon, das sind schon ziemlich einprägsame Spiele gewesen. Problematisch ist, ich kann es auch durch eine Videothek damals gespielt haben, sowas gab es früher, und dann hast du halt das Spiel 2 Tage gehabt. Ja, weil es hat sich so ein bisschen gespielt wie so ein Resident Evil mit Schwert. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das damals... Ja, vor allem der erste. Ich weiß nicht, ob ich das damals vielleicht nicht spielen durfte und dann nur bei meinem Dad zugeguckt habe. Ja, wer weiß. Das könnte auch sein. Diese schwammigen Erinnerungen. Ja, vor allem, wenn es schwammig ist, dann habe ich meist eher nur jemandem zugeguckt. ja, wie gesagt, das hätte ich ganz gern. Und gehen wir doch direkt zum nächsten über. Mhm. Und zwar Markus. Gleich der Rücklauf. Nummer 6. Jetzt wird's langsam schwer. Weil ich habe tatsächlich einen Titel, der kommt noch, der wird wahrscheinlich sehr unbekannt sein, darum hebe ich mir auf. Einen, wo ich den Titel nicht kenne. Und dann machen wir doch mal mit was weiter, das jetzt hoffentlich endlich mal jeder kennt. Legend of the Dragoon. Nice. Oh ja. Das kennt jetzt hoffentlich mal jeder in der Runde. Ja. Ich dachte nicht, dass ich mir Mühe geben muss, etwas zu finden, das ihr kennt. Ist ja nicht so, dass sie es alle gekauft haben oder so, ne? Als es neulich rauskam. Ja, aber ich hätte es halt wirklich gern als Remake. Ja. So richtig, richtig geil, so wie Final Fantasy 16 jetzt aussieht. Boah, wäre das dann geil. Das wäre schon ziemlich nice. Game of the Year. Nur halt vor allem mit besseren Kampfsystem dann. Weil das muss ganz dringend überarbeitet werden, weil... Ja, das wäre stark veraltet, wenn man es 1:1 übernimmt. Also, weil das Ding auf der PS5 hat so einen Input-Lag, du kriegst nie den perfekten Knopf hin. Nein. Das stimmt allerdings, ja. Ja, das ist wahr, ja. Aber an sich, ich habe ja nur eine Stunde oder so gespielt, es ist schon nice. Also man spürt an jeder Ecke, wie geil dieses Spiel ist. Das ist wahr, ja. Es ist cool, es ist sehr, sehr gut. Die Story ist auch sehr, sehr gut. Aber es war gefühlt schon immer ein arschteures Spiel. Die Story soll sehr, sehr geil sein. Vom Kampfsystem her ist es halt sehr interessant, weil du musst halt gleichzeitig, du kannst halt nicht einfach nur draufhauen und dann einfach weg. Es ist rundenbasiert, aber auch mit halt Quicktime-Events, ja. Richtig, sondern du musst tatsächlich mit einsteigen in die Kämpfe. Das ist sehr, sehr cool gemacht, ja, auf jeden Fall. Die Idee feiere ich, wenn du halt den Input-Lag hast, das Problem ist, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du das schaffst, weil die Gegner sonst zu schwer sind. Das stimmt, ja. Da wäre ich auch dafür, das wäre richtig cool. Ja, da gebe ich Markus 100% recht, bin ich dabei. Ja, da bin ich auch auf jeden Fall dabei, ja, das stimmt. Kommen wir zu dir, Jürgen. Mein nächstes wäre Dark Cloud. Oh, jetzt schrumpft meine Schlist. Keine Sorge, ich habe noch ein bisschen was im Dark Cloud, damals einer der Release-Titel der PS2-Zeit gewesen. Dungeon Crawler mit Stadtaufbausystem. Da lag mir Markus damals jahrelang in den Ohren, weil er nie wusste, wo zur Hölle kriegt er dieses Spiel noch mehr her. Er hat gesagt, das ist hier mit dem und dem, und dann muss man so seine Sachen aufbauen. Und ich so, Markus, wovon redest du? Das gab's nie. Ich habe die Demo rauf und runter gespielt. Ja. Ja, die war ja damals bei der PS2 dabei, ja. Richtig. Alter, da hatte ich mich schon in das Spiel verliebt. Und dann endlich und es ist so gut. Und es wird. Ich hab's erst bekommen, als es jetzt Stefan irgendwann mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man es kaufen kann im PSN Store. Ja. Ja, das Einzige, was man heutzutage merkt, neben der Tatsache, weil es ein frühes PS2 Spiel ist, das ist natürlich auch ein Stück weit aus der Zeit gefallen, das ist ja logisch, ist halt einfach, wenn der Protagonist zuschlägt, dieses Ha! Ha! Ha! Ha! Und das ist die einzige Kombo, die er kann. Ha! Und du denkst so, aber an sich total geil. Auch, dass du deine Waffen dann, je länger du sie benutzt, immer weiter upgraden kannst, ist auch eine total geile Idee gewesen. Ist ein richtig schönes Spiel, müsste halt natürlich eben halt ein bisschen in die heutige Zeit gebracht werden. Also rein gameplay-technisch, nicht unbedingt grafisch. Also natürlich dann gerne auch. Aber ein paar Quality-of-Life-Anpassungen und dann würde es mir als Re-Release fast schon reichen. Das stimmt, das war... Weil das einzige Manko heutzutage sind die PS2-Ladezeiten. Also ich habe das Spiel selber nie gespielt, aber ich habe immer sehr, sehr viel Gutes gehört von Markus. Und Markus ist halt begeistert von dem Game tatsächlich. Oh absolut. Ja, es ist so göttlich. Ja. Yeah. Immer wenn du nach so einem cool, erfolgreichen Fischzug aus dem Dungeon kommst, dann erstmal in aller Seelenruhe deine Stadt weiter ausbaust. Du hast halt wirklich die Kämpfe können sehr intens werden. Das Spiel ist von Anfang an nicht besonders leicht. Es ist jetzt auch kein Dark Souls oder so, aber es ist nicht leicht. Und wenn du dann von diesen schweißtreibenden Kämpfen zurückkommst und dann in aller Ruhe deinen Stadtaufbau hast, ist der perfekte Gameplay-Loop einfach. Ja, das stimmt allerdings. Das wär ziemlich cool, ja. Okay. Kommen wir zu mir. Als nächstes, was ich gerne hätte, wäre Shadow of Memories. Oh. Ja, wie man hört, ich hau auch ein sehr bekanntes Ding nach dem anderen raus. Bring mich nochmal ins Bild. Ich weiß genau, was es ist, aber ich kann gerade nicht den Finger drauflegen. Shadow of Memories war ein Adventure mit Zeitreisen, wo du am Anfang des Spiels stirbst. Und du musst deinen eigenen Tod verhindern. Und immer wenn du ihn verhindert hast, dann stirbst du auf eine neue Weise. Richtig. Und das spielt in einer deutschen Stadt. Sieht sehr, sehr deutsch aus, auf jeden Fall. Und du rennst halt da durch die Gegend und versuchst halt, das aufzulösen. Das war sehr, sehr geil. Ich habe das unglaublich gern gespielt. Ich habe es auch... Dann triggerst du so Kernerinnerungen gerade bei mir. Brutal, oder? Ich glaube, das machen wir gerade am laufenden Band. Naja, übelst. Davon hätte ich schon ein Remake, bitte. Oder einfach, ja, dafür hätte ich tatsächlich gern ein Remake, weil die Steuerung war Katastrophe. Einfach ein Opfer seiner Zeit. Alles, ja, das war alles auf Zeit ausgelegt und du hattest halt, für manche Sachen hattest du, wenn du auch nur anders ist, irgendwas falsch gemacht hast, warst du tot. Dann hat sich das Spiel halt resettet. Das war so. War halt sehr, sehr relativ frustrierend auch an manchen Stellen. Aber dennoch, es ist ein sehr, sehr geiles Game, was ich nochmal gerne hätte. Markus, hast du es gespielt? Ich hab dir das besorgt, das weiß ich noch. Ich hab's definitiv gespielt, ich hab's geliebt. Du fandest es auch richtig gut, gell? Ja, vor allem, weil du auch da, das war ja zu der Zeit auch nicht üblich, verschiedene Arten der Reaktionen des Spiels auf deine Lösung bekommen hast. Ja. Richtig, ja. Das war total geil, hat einen super Wiederspielreiz gehabt. Absolut. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Sehr unterschätzt auch, das Ding. Aber auch sehr, sehr beliebt gewesen, das Teil. Also ich fand's großartig. Kann ich auch nur noch mal empfehlen, wenn man es irgendwo noch mal findet. Wie gesagt, ich hätte davon ein komplettes Remake, was vor allem die Grafik und die Steuerung überarbeitet. Klingt doch gut. Kommen wir zu dir, Markus. Mit der 5. Ich muss gerade abschätzen, ob ich jetzt irgendwas Bekannteres nach vorne ziehe, damit die Liste nicht irgendwann so klein wird, dass ich Doppelungen reinbringen muss. Oder ob ich auf Risiko spiele und dann kommen halt irgendwann so Dinge, wo ich mir sicher bin, dass die keiner aussieht. Wir können ja notfalls noch Honorable Mentions machen, das ist doch kein Stress. Ja, auch eine Honorable Mention brauche ich, weil ich einfach diesen Titel nicht mehr gefunden habe. Aber wir machen zumindest mal mit einem bekannteren Titel weiter. Ich will nur andere erst danach nennen, und zwar Ultima. Oh. Ehrwürdig. Ich tue mir nur schwer, welchen Teil. Welchen Teil? Wollte gerade fragen, welchen Teil? Alle. Die Ultima Collector's Big Box. Oh, ein Pixel Remaster. Das ist jetzt mein Troll. Oh, ja, bitte. Oh Gott, ein Pixel Remaster. Oh. Und dann bitte eine ordentliche Version von Teil 7. Bläh. Ja. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber aus den Spielen kämen wir nie wieder raus. Ja, ich weiß, okay. Oh Gott. Ich gebe mich auch zufrieden, einfach nur, weil das der Teil ist, der mir noch am besten im Kopf geblieben ist, wegen seiner Collectors Edition. Das muss Ultima, war es 8? Zumindest hat er so ein 8er-Symbol auf seiner Schachtel gehabt. Ich glaube, es war 8, ja. Es gab 9 Teile, gab es, glaube ich, insgesamt. Altehrwürdige Reihe. Alles Mögliche dabei gehabt: Metallmünzen, Schmuck, eine Stoffkarte fürs Spiel, Notizbuch. Ja, das war Hammer. Oh, da habe ich gleich wieder Bock. Das ist eins der wenigen PC-Spiele, wo ich dann immer meinen Kumpel über die Schulter geschaut habe und wir das Abenteuer quasi zusammen bestritten haben. Mein Gott, das waren so großartige Spiele. Übrigens, die kriegt man alle auf Good Old Games. sogar jetzt im Mega Classic Last Forever Sale, zum Beispiel Teil 9 für 1,39 Euro. Für nicht mal ein Zwickel, meine Güte. Not sponsored by Google Games. Dennoch, sehr, sehr geile Spiele, sehr, sehr gut. Bis auf Teil 9. Teil 9 war fürchterlich. What's a Paladin? Den können wir. Du bist der Paladin, du Honk! Fantastisch. Großartige Games. Die Ultima-Spiele sind absolute Klassiker. Absolute, großartige Klassiker. Vor allem, wie sie aufgebaut sind. Die ersten noch in der Ich-Perspektive. Dann gab es die von der Obenansicht. Dann gab es die mit der grauenhaften Steuerung. Dieses furchtbare Item-Management in diesen Games. Oh Gott! es gibt auf YouTube gibt es eine sehr schöne Review-Reihe, die ist schon, ich glaube, über 10 Jahre alt, wenn nicht sogar älter, von Spoonie, The Spoonie One, Ultima Retrospective. Gute Spoonie. Kennst du den tatsächlich? Ja. Das Spoonie One, kann man sich noch angucken. Sehr, sehr, sehr gut. Immer noch heute sehr, sehr lustig. Der hat die ganzen Dinger alle mal gereviewt. Aber großartig, zum Beispiel irgendwo, dass du in irgendeinem anfängst, eine Rakete zu bauen und ins All fliegst oder so eine Scheiße. Das ist wirklich ein starker Pick. Ja, Ultima Games, sehr, sehr geil. Bitte genauso als Remake wie die Pixel Remasters. Da wäre ich dafür. Das wäre schon ziemlich nice. Gut, dann bin ich wieder dran. Platz Nummer 5, Jedi Knight 3. Jedi Knight 3. Gebt mir Jedi Knight 3 bitte als Remake. Gebt mir die komplette Jedi Knight 3 als Remake. Bitte. Die Jedi Knight Games waren großartig mit Cal Katan in der Hauptrolle. Vor allem der dritte Teil, wo du einen eigenen Charakter erstellen konntest. Also das war dann Jedi Academy, oder? Das war Jedi Academy, richtig. Wo du einen eigenen Charakter erstellen konntest, wo du auch in Teil 1, 2 und 3 entscheiden konntest, ob du gut oder ob du böse bist. Zwar nur an einer Stelle, weirderweise, aber dennoch, du konntest halt quasi nur das Story-Finale damit entscheiden, ja. Ja, richtig. Dennoch, es sind großartige Games gewesen. Vor allem das Lichtschwertkämpfen war zwar panisch, aber es hat in Teil 2 und Teil 3 so viel Spaß gemacht. Ich fand es halt lustig, dass du Spiele theoretisch auch mit dem Blaster hättest durchspielen können. Das finde ich schon sehr witzig. Absolut, ja. Ich meine, am Schluss gehen die ganzen Jedi-Meister nicht mehr, aber einen Großteil des Spiels kannst du theoretisch auch mit dem Blaster durchspielen. Ja, also sobald ich das Laserschwert hatte. Ja, vor allem, wenn du dann noch den Blutsheet angemacht hast, dass jeder Schwertstreich tödlich ist. Oder dass die Gliedmaßen abgehakt werden. Ja, den Cheat meine ich, das genau. Ja, auch. Ja, das war cool. Oh, ich weiß noch damals, ich werde es nie vergessen, da war ich bei dem damaligen Freund von meiner Mutter, der hatte halt einen guten PC und da konnte ich das Spiel halt spielen. Da saß ich dann und habe gespielt. Die sind dann irgendwann pennen gegangen und ich saß dann und hab gespielt und irgendwann hat mich dann meine Mom hat mich dann angetippt. Ach, bist du schon wach? Ja, natürlich, schon. Ich habe die komplette Nacht immer durchgezockt und ich habe es nicht gemerkt. Das sind die besten Games. Es ist ein fantastisches Game. Auch die Games allgemein sind richtig gut. Der erste ist interessant, weil der läuft auf der die Doom Engine? Ich glaube, die Doom Engine war es. Mit Ich-Perspektive und dem Laserschwert hat er oben einen Knick, das war ziemlich witzig. das hatte Zwischensequenzen mit echten Schauspielern drin. Sehr, sehr, sehr, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Kann ich auch nur empfehlen. Die Teil 2 und Teil 3 gibt es schon für die PlayStation und für die Switch. Aber ich möchte die gerne bitte als vollständiges rechtes Remake haben. Die sollen bitte so aussehen wie die Last Jedi Games. Da wäre ich dafür. Wenn sie das nochmal ausprobieren. Da hätte ich richtig Bock. Warum nicht? Gesagt. Gut, kommen wir zu Markus. Ich bin irgendwie immer so schnell dran. Also, die Nummer 4. Hatten wir meinen Platz 5 überhaupt schon? Ich glaube nicht. Nein, oh sorry, dann kommen wir zu dir, dein Platz 5. Ich meine ja nur. Sorry. Machen wir jetzt kurz und schmerzlos Dragon Age Origins. Shit, Überschneidung, da muss ich was löschen. Verdammt! Bei Dragon Age Origins ist so ein gutes Spiel. Ich hätte halt nur absolut gerne ein Grafik-Update und auch ein Kampfsystem-Update. Weil der einzige Flaw, den das Spiel hat, dass es so tut, als wäre es halt ein AD&D-Kampfsystem, aber es ist halt alles doch sehr zufallsbasiert, was passiert. Das Kämpfen dauert ungefähr 30 Jahre. Ja, schrecklich. Ich mag ja eigentlich, dass es sehr taktisch ist. Es macht ja auch sehr viel Spaß. Aber du kannst dich nicht immer drauf verlassen, weil du kannst den Kampf immer gleich spielen, aber es kommt nicht immer das Gleiche bei raus. Ja, und, das stimmt. Das ist allerdings das mag ich halt bei KOTOR zum Beispiel, dass halt wirklich da im Hintergrund gewürfelt wird. Auch mit Initiative und allem. Das hast du bei Dragon Age halt alles nicht. Es passiert halt. Und das ist das, was halt noch geupdatet werden müsste. Neben der Grafik natürlich. Das stimmt allerdings, ja. Aber die deutsche Vertonung kannst du so beibehalten. Die mochte ich eigentlich. Die war sehr, sehr gut. Die deutsche Vertonung war sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das stimmt. Ich würde mir halt nur wünschen, dass wie bei halt eben bei Mass Effect der Hauptcharakter dann auch mit vertont wird. Ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Das wäre halt ganz noch netter Touch. Muss nicht sein, wäre aber netter Touch. Markus, du hättest auch was dafür, wärst du auch dafür? Definitiv. Also mir hätte es sogar schon reichen, wenn wir sowas kriegen wie bei Mass Effect. Einfach nur so eine Collection. Gib mir Teil 1, Teil 2 mit allen den. Gib mir Teil 1, Teil 2 mit allen DLCs und bugfrei. Danke. Ich möchte endlich mal einen DLC spielen, ja? Und nicht am Ende kurz vor Ende aufhängen und das Spiel von vorne anfangen müssen. weiß nicht, wovon du redest. Nein. Ja, weil wie gesagt, Dragon Age Origins ist für mich der beste Teil der Reihe, auch wenn alle drei Teile auf jeden Fall ihre Berechtigung haben. Der zweite ist halt nur nicht fertig. Und der dritte hat halt ein paar Pacing-Probleme, aber ansonsten, wie gesagt, sind ja wirklich gute Spiele, aber ich finde den ersten halt am besten. Ja, wenn ich sie ranken würde, würde ich sagen 1-3-2. Ja, würde ich auch so sehen. Ey, ich habe halt eine Schwäche an sich für den Charakter Hawk, weil er eigentlich ein cooler Charakter ist. Ja. Aber reicht nicht, um ihn auf Platz 2 zu hieven. Nee. Und da reicht auch nicht, dass Tommy Morgenstern in der Nebenrolle mit dabei ist. Oh, wen hat er gesprochen? Den Onkel von Hawk. Ah, stimmt jetzt, wo du sagst. Ja, wenn Tommy Morgenstern ist, das weiß ich halt. Das ist. Was ein Arschloch. Das ist, ich bin vertraglich dazu verpflichtet, das zu wissen. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Gut, da kann Markus jetzt aber mit seinem vierten Platz weitermachen. Jetzt einmal mit Platz 4 weitermachen. Ja, auf Platz 4 kann man den Drop mal bringen, bevor ihn mir jemand klaut. Und zwar Wandel Hearts. Oh, da hörst du, ja, da höre ich dich ja seit Jahrzehnten lang von reden. Oh, Wandel Hearts. Ich spiele es auch immer noch, den PS1-Titel. Also es ist so, so geil. Und ich will die Blutfontäne. Ich will diese Blutfontäne drin haben. Erklär den Leuten, was Wandel Hearts ist. Oh, ein großartig, grandioses Spiel mit Truppenaufbau, mit strategischen Rundenstrategiekämpfen. Vielleicht soll ich erstmal die Story abholen, bevor ich hier im Schwärmen von meiner eigentlichen Passion des Spiels. Du bist am Anfang, gehörst du zu so einer Art Söldnertruppe und sollst Banditen fernhalten, sollst dich um ungeklärte Fälle kümmern, alles was halt komisch in dem Königreich läuft. Und es beginnt tatsächlich mit dem Kampf gegen den Banditen, die. Und dann bist du halt 3 oder 4 Charaktere, wo du abwechselnd die Charaktere nach und nach befehligen kannst, bestimmte Schritte gehen, bestimmte Attacks machen. Ja, und so läufst du halt durchs Land, versuchst das Land zu beschützen, bis du dann irgendwo so dem Over-Evil-Knievel begegnest. Und dann wird's heavy. Also die Story grandios, weil du auch noch in andere Dimensionen geschlagen wirst, wird in deine Ursprungsdimension zurückgeworfen. Werden musst oder zurückfinden musst, dann musst du auch noch einen Timeskip überstehen. Und die strategischen Kämpfe, weil du kannst jeden deiner Charaktere auf 2 Bahnen lenken. Er hat eine Grundklasse. Die Grundklasse entwickelt sich zu 2 Masterclasses und die Masterclasses können auch zu Legendary Classes jeweils sich upgraden. Dasselbe mit den Waffen, die sie dann haben. Hammermäßig, du kannst immer nur 2 Items dabei haben. Du kannst Casts lernen, die so mega geil sind, auch von den Effekten. Wenn ich mich nur an meinen Feuerdrachenzauber erinnere, wo von unten aus diesem Pixel-Look ein Feuerdrache so die halbe Map hochschlingt und dann einfach nur Schaden da reindonnert. Du kannst die Umgebung mitnutzen. Du kannst Gegner aussperren, indem du ihnen Kisten in den Weg stellst, indem du Flüsse zum Laufen bringst, indem du Flüsse stoppst, kannst du dir bessere Wege. Einfach Hammer. Meine Lieblingsmission ist immer noch die, wo ein Dorf besessen ist. Und du kriegst eine Strafe, wenn du es wagst, die Dorfbewohner anzugreifen und nicht die Hexer. Aber Nachteil, du hast Auto-Attack bei manchen Charakteren, die halt einen Konterschlag machen. Jetzt sorg mal dafür, dass dich dieser Dorfbewohner, der getrimmt drauf ist, zu dir hinzukommen und anzugreifen, nicht haut. Und die Belohnung ist umso größer, je mehr von den Dorfbewohnern du rettest. Das ist jetzt nur eine kleine Mission und es gibt so viele geile Plot-Twists. Und was natürlich ein Witz an diesem ganzen Spiel ist, ist überdramatisiert. Blut, Gewalt. So dermaßen, das kann man nicht ernst nehmen. Wenn dein Typ besiegt wird, und besiegt heißt jetzt nicht, er ist tot und für immer weg, sondern er ist besiegt, muss geheilt werden und du hast ihn im nächsten Kampf wieder. Kommt bei Lebenspunkte auf 0 eine riesige Blutfontäne nach oben mit einem Geräusch. Als hättest du frische Cola aufgemacht. Als hättest du Mentos in die frische Cola geworfen. Hammer, so sieht's auch aus. Und die Sounds bei den Angriffen. Ich meine, mein Liebling ist immer noch der Pirat. So geil. Und boah, deine Bogenschützen. Du kannst sie einerseits in Scharfschützen, andererseits in Hawks verwandeln. dann haben die so eine Art Technologie, mit der sie fliegen können, so leicht über den Boden gleiten, dass sie auch nicht bei Lava Flammenschaden kriegen, in Moorsümpfen Giftschaden kriegen. Und du musst das alles schon bei der Entwicklung während der Story bedenken, welche Funktionen du später brauchst. Und Heiler sind wichtig, Stefan. Jetzt einmal so die Lobhudelei zu Ende vom ersten Teil. Klingt aber, als würde ein Remaster reichen. Ja. Remaster nehme ich, aber ich hätte auch nichts gegen Remake, wo sie aber alles vom Kampfsystem so lassen. Lassen sie dann aber nach. Grafik von Octopath zum Beispiel. Sie sollen kein Rebirth machen, sie sollen mir ein Remake geben, was Remake nach definitorischem Sinne bedeutet. Mach genau dasselbe, nur in geilerer Grafik. Er ist immer noch Butthurt wegen Final Fantasy, aber wer ist das nicht? Ich wollte es gerade sagen. Und ich würde natürlich auch nichts gegen eine Box sagen mit dem zweiten zusammen, weil der zweite nochmal so eine interessante Mechanik hatte. Du kannst zwar schön planen, was du machst, aber du solltest immer im Hinterkopf behalten, wann hat sich welcher Gegner bewegt. Weil während du dich bewegst, darf der Gegner sich gleichzeitig mitbewegen. Bedeutet, wenn du den falschen Gegner anvisierst, haust du ins Leere, weil du gibst erst den Befehl, beweg dich von A nach B und hau Gegner C. Gegner C bewegt sich aber im selben Moment auch auf dich zu. Also Teil 1 bekommt man für 140 Euro, Teil 2 für ca. 105. Ich habe Gott sei Dank beide noch da. Wow. Es sind halt Rundenstrategie-Games, wie man schon gehört hat. Wieso kommt es wohl bei mir? Shocking. Schock. Nur du wirst von mir keine nähere Beschreibung kriegen. Die sind beide von Konami. Vielleicht haben wir ja Glück. Und Konami ja, die sind gerade generell ziemlich im Remake waren, ja. Ja, bitte Konami, wenn ihr das hört. Beide Teile. Ich kaufe sie zu Vollpreis. Jeden einzeln raus. Ich kaufe jeden zu 60, 70 Euro. Wäre cool. Da war sogar der Entwickler dran, Konami. Cool. Als Konami noch cool war. Ja, wär cool, wenn sie es rausfinden. Ich meine, sie haben uns ja erhört mit Suikoden und jetzt bringen sie ja auch die Metal Gear-Teile nochmal raus. Auch nicht schlecht, sehr cool. Mal schauen, vielleicht gehen sie jetzt, fängt irgendeiner im Büro, so bei der Kaffeepause, stolpert der über seine Kiste. Was ist das denn? Vandal Hearts. Da lässt sich Geld mitmachen. Vielleicht haben wir Glück. Wir werden sehen. Abwarten. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Jürgen. Ich habe dann als nächstes ein Spiel, was ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt habe, nämlich Dragon Ball Advanced Adventure. Oh. Stimmt, ja, das ist ein cooler Sidescroll Beat'em Up, was sich halt mit dem alten Dragon Ball beschäftigt, von wo er halt Bulma begegnet bis halt zu König Piccolo. Also einschließlich König Piccolo. Und da reicht mir einfach nur ein Port, weil das hat eine unschlagbare, wunderschöne 2D-Cartoon-Grafik wie eigentlich vom Super Nintendo. Es läuft schön und wie ich schon erwähnt habe, allein die Idee, dass du halt quasi fast jeden Gegner auch als spielbaren Charakter bekommst. Du kannst dann die ganze Story zum Beispiel dann als Krillin dann freispielen, der dann sogar eine unreine Jindo-Jun für die Flugsequenzen bekommt, der dann Doppelsprung hat, weil er den Mönchstab nicht hat. Du kannst das Spiel dann eben auch als ein kleiner Soldat von der Red Ribbon Armee durchspielen, wenn dir danach ist, so ein kleiner Hundesoldat mit einer MG oder sowas. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, wo die Entwickler wirklich Spaß an der Materie hatten, wo du auch so Kleinigkeiten hast, wie wenn du gegen den Mann im Teufelskostüm kämpfst, der diese Attacke hat, der die Teufelswelle, wenn er dich trifft, der das eine böse Körnchen in dir findet und es dann so groß macht, dass du explodierst. Und wenn du mit Goku gegen ihn kämpfst, der ein reines Herz hat, trifft die Attacke nicht und mit jedem anderen Charakter aber schon. Und solche Geschichten. Also wird wirklich auch so Kleinigkeiten geachtet. Und deshalb ist das Spiel ganz, ganz fantastisch. Leider sehr untergegangen. Einfach ein Port. Es reicht völlig aus, weil das Spiel ist so, wie es ist, reicht es völlig aus. Da muss nichts dran verändert werden. Bring es einfach nochmal raus. Ja, warum nicht? Ich meine, man kann nie genug Dragon Gear Games haben. Ja, vor allem, weil es eigentlich einfach wieder einfach ein 2D-Fighting-Game ist, sondern wirklich ein Beat'em-up mit Jump'n'Run-Passagen. Also es ist wirklich, es ist auch mal ein bisschen frischer Wind. So wie eins der ersten One-Piece-Games für die PlayStation 2 damals. Mhm. Das war auch so ein Jump'n'Run mit Fighting-Passagen, das war auch cool. Markus, was sagst du dazu? Wärst du auch dafür? Ich wäre sofort dabei. Jetzt nicht so imbrünstig wie gerade eben, aber ich wäre sofort dabei. Auf Platz Nummer 4 bei mir wäre Robin Hood. Und zwar, jetzt fragt sich, welches Robin Hood? Das Robin Hood Strategiespiel von Spellbound damals. Dachte ich mir schon, dass du das Spiel meinst. Das damals rauskam, dass die Leute auch die das war ja quasi Commandos von Sherwood Forest. Richtig, ja genau. Markus, das hast du auch gespielt, glaube ich, ne? Ja. Das ist eins meiner absoluten Favorites. Und ich wünschte mir so sehr, dass die Mimimi Productions, die jetzt Desperados 3 gemacht haben und Move Like Water, Shadow Tactics, die machen ja gerade was Neues mit Piraten und so weiter im selben Universum, also auch wieder in diesem Ding, dass die ein Remake machen von Robin Hood. Da wäre ich so. Wir müssen dafür mal hinfahren und denen sagen, dass sie es machen sollen. Weil die Grafik ist heute immer noch sehr, sehr hübsch, finde ich. Spielerisch ist es halt Kommandos mit wer die Kommandos rein nicht kennt, ist es so Taktik, eine Art Taktik-Strategie-Adventure. Team-Taktik-Spiel eigentlich. Team-Tactic-Games, richtig, ja. Und das ist quasi ein SWAT-Team, wo jeder Einzelne eine eigene Begabung hat und mit deren Fähigkeiten musst du versuchen, halt die Map die Objectives halt zu clearen. Ja. Ja, und das habe ich unglaublich gern gespielt, als das rauskam. Ich habe das so oft durchgespielt, weil ich das so fantastisch gut fand. Es ist eins meiner absoluten Favorites und davon hätte ich halt kurz und knapp einfach gern ein funktionierendes Re-Release oder ein komplettes Remake von den Machern, von die Desperados 3 gemacht haben. Weil Desperados 3 war auch absolut fantastisch, genau wie Shadow Tactics, und das Neue ist sowieso vorbestellt. Das hätte ich gern. Was sagt ihr dazu? Klar, gerne. Für 20 Euro bin ich dabei. Ich muss Geld sparen für Wandel Harz, weißt du? Wäre aber sehr, sehr geil, wenn das rauskommt. Also, Platz Nummer 3. Diesmal der Jürgen. Da habe ich die Zelda Oracle-Teile von Game Boy Color. Oh. Und zwar hätte ich die gerne. Den habe ich gehört. Und zwar hätte ich die einfach gerne auf einer Cartridge für die Switch. Mhm. Sind die nicht sonderlich lang? Oder, Das sind schon zwei komplette Abenteuer, die jeweils so um die 15 bis 20 Stunden gehen, so wie halt hier Link's Awakening. Okay. Welche sind es? Das sind nicht die Spirit. Das ist Zelda Oracle of Ages und Zelda Oracle of Seasons. Der eine hat einen Zeitreiseplot mit der Harfe der Zeit und der andere hat den Stab der Jahreszeiten, wo du halt gucken musst, weil da kannst du halt auch Winter stellen, dann ist halt der See zugefroren, über den du dann laufen kannst. Und beim anderen Baum kannst du dann endlich an ihm vorbei, weil du im Herbst die Blätter abfallen lassen kannst und solche Sachen. Oh, fantastisch. Im Prinzip nicht mehr bezahlbar. Da hast du dann die... da hast du Tierbegleiter gehabt. Beim einem, ich glaube bei Seasons, hast du da so ein boxendes Känguru gehabt, wo Link dann im Beutel gesessen hat. Dann bist du durch die Gegend gehüpft und hast dann die Gegner mit den Boxhandschuhen verprügelt. Das war sehr lustig. Und im anderen Teil hast du, glaube ich, dann so einen Bär gehabt mit Flügeln, mit dem du dann über kleine Löcher dann fliegen konntest. Von den Games habe ich nie gehört. Und die waren ziemlich cool. Und das Lustige war, wenn du eins durchgespielt hattest, konntest du einen Code bekommen, den du dann für den nächsten Teil mit eingeben konntest. Und wenn du den dann durchgespielt hast, hast du quasi eigentlich erst das Story-Finale spielen können. Ah, ich erinnere mich an die Covers, die sehe ich hier gerade. Ja, ja. An die erinnere ich und, mich. Und das sind auch sehr eher vergessenere Zelda-Spiele eigentlich, obwohl sie gar nicht schlecht waren. Die fallen halt immer so ein bisschen runter. Die sind übrigens auch von Capcom entwickelt. Und sehr schöne Games, die halt auch einen echt schönen Soundtrack haben. Eine nette Story auch erzählen. Jetzt nichts Weltbewegendes, ist immer noch Zelda. Ja. Aber Link wird halt in eine andere Welt katapultiert vom Triforce persönlich. Du hast halt die Intro-Sequenz bei beiden, wo er halt zum Triforce geht und das schickt ihn dann halt jeweils in die anderen Länder. Und hallo, ich bin John Triforce. Johnny Triforce, genau. Und er schickt Link dann los. Und dann erlebt er halt jeweils in den Ländern halt die Abenteuer. Und ganz am Schluss kommt dann halt noch ein Komplott, wo er dann gegen den finalen Endboss antritt. Sehr, und das hätte ich halt gerne als ein Modul, wo ich da nicht dieses 600 Kilometer lange Gameboy-Passwort eingeben muss. Ich habe nie von denen gehört, die sind auch für mich relativ unbekannt. Markus, kennst du die? Sie sagen mir zumindest jetzt nichts. Sie sagen mir nur von dem Covers her was, ansonsten habe ich sie auch vermutlich nie betrachtet. Ja, betrachten. Cover habe ich raus. Jetzt auch gesehen, kommt mir bekannt vor, das ist alles. Ja, 2001 haben wir aus. 20-stelliges Passwort, Jesus. Ja, cool, sehr gerne. Je mehr Zelda, vor allem die alten Teile zurückkommen. Entweder halt von mir aus dem Port dann jetzt auf Switch Online, damit ich sie wieder zocken kann. Das wäre cool, ja. Oder halt so ein Remake in Link's Awakening-Stil, nehme ich natürlich auch sofort. Ja, oh Gott, das wäre nice, ja. Das wäre schön. Auch so als. Vielleicht kommt es ja in den Port. Ich sage hiermit, ich sage voraus in meinem Fluch oder Segen, wie auch immer es betrachten will, die kommen irgendwann da rein. Die kommen definitiv da rein. Link's Awakening ist ja schon drin. Ja, und die Minish Cap? Nee, doch, Minish Cap ist auch bei Game Boy Advance Online dabei, ja. Minish Cap ist auch drin, richtig, ja. Da fehlt noch das für den Gamecube, da gab es ja auch eins mit, wo man zu viert spielen Four konnte. Swords, ja. Four Swords und Four Swords Adventure. Four Swords. Ja, die fehlen auch noch, sehr lustig. Auf jeden Fall, ja, warum nicht? Mehr Zelda. Mehr Zelda ist immer gut. Ich sag ausgerechnet ich, aber ich bin mittlerweile sehr, sehr aufgeschlossen den Games gegenüber. Langsam. Langsam, richtig, ja. Da ist aber nur Breath of the Wild und Tears of Kingdom dann schuld. Dennoch. Die Zeldas, die am wenigsten mit Zelda zu tun haben, ja. Komisch, gell? Aber hätte ich nichts dagegen. Zelda hört sich immer gut an. Da bin ich dafür. Markus, Platz Nummer 4. Quatsch, 3. 4 waren wir. 4 oder 3? 4. 3. Das wird jetzt bestimmt etwas sein. Erstens wird es dich wundern, Stefan. Und zweitens weiß ich nicht mehr, ob du es schon kennst. Und zwar, willst du den deutschen oder englischen Titel? Englisch weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sag mir erstmal den deutschen Titel. Erben der Erde, die große Suche. Englisch wäre es Inherit the Earth, Quest for the Ore. Nie gehört. Nie. Das Spiel, nope. Das ist ein Spiel, da ist ein Adventure. Da spielst du in einer weit entfernten Zukunft, wo die Menschen schon längst ausgestorben sind. Sie haben mal gelebt, aber sie sind schon längst ausgestorben und du spielst mit anthropomorphen Tieren. Dein Hauptcharakter ist ein Fuchs. Ja, und jetzt, das sagt mir was. Genau, und irgendwann wirst du beschuldigt, dass du die heilige Sturmkugel aus deiner Sippschaft, was mit der, naja, angestellt hast. Und deswegen wird deine Freundin in Gefangenschaft genommen, bis du das wieder richtest. Bis alles wieder funktioniert. Und dann musst du jetzt quasi durch die bekannten Länder reisen, von Ort zu Ort, dort die Orbs aufsuchen, bis du eine Möglichkeit findest, deinen Orb zu richten. Und warum glaube ich, dass das Spiel einen Haufen Furries mit sich gebracht hat? Ja, definitiv. Und es ist tatsächlich das, warum ich es gerne als Remake hätte. Gerade weil ich diesen Stil für mich als damals noch junger Mensch sehr schön fand. Die Story war gut erzählt, die Rätsel waren nett, es hatte eine gute Länge und du spielst nicht einfach immer mal mit einem Fuchs, dann ein Keiler begleitet dich noch und ein Elch. Und holy moly, die war ja, echt seh's. Gut gezeichnet. Also ich sehe es, ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist so richtig typisches altes Adventure-mäßig. Genau, und es gibt es übrigens bei Good Old Games. Und es ist tatsächlich... Die brauchen langsam einen Knopf dafür. Ja. Ja, es glaub, ist aber tatsächlich, was ich auch schön dran finde, einfach so eine Dystopie zu sehen, was, wenn der Mensch nicht mehr da wäre und sie begegnen ja in diesen alten Ländern, also nicht in den bekannten Ländern, sondern er muss ja weitergehen, um diese Sturmkugel zu errichten, begegnest du auch so alten Ruinen von Menschen und gehst da auch immer rein und ist total cool. Sehr, sehr cool gemacht. Ja, das sieht richtig schön, diese alten, ganz, ganz... Das ist alten, halt ein also, klassisches Point-and-Click-Adventure. Ja, oh Gott, ich liebe Adventures. Aber das ist cool, das ist richtig gut. Das ist übrigens auch die deutsche Sprachausgabe dabei, bei der Good Old Games Version. Drum wollte sehr, ich nur sagen, nice. Das kann ja nicht wahrscheinlich überraschen. Nö. Aber auch meistens eher ein unbekanntes Spiel. Schlecht. Das, ja, auf jeden Fall, weil das sagt mir gar nichts. Es ist so also, gut, wenn du spielen kannst. Ich kenn's, aber ich sag, also sagen tut es mir gar nichts. Es ist von The Dreamers Guild. Ja. Die haben gemacht I Have No Mouth and I Must Scream. Das hab ich. Das kenne ich. Das ist wiederum ziemlich gut. Aber Erben der Erde, Hammer-Spiel, Hammer-Adventure. The Wormkeep haben wir gemacht, The Labyrinth of Time. Und die Entertainment Co. Ja, okay, gut, ja. Alles klar. Also definitiv mein Platz 3. Sehr, sehr cool. Da hätte ich auch nichts dagegen. Mehr Adventures sind immer gut. Sind schließlich aussterbende Games. Ist tatsächlich in etwa so ein Thema, das ich mir gesetzt habe. Du merkst, es sind überraschend viele Adventure drin. Weil ich finde, zu Unrecht ist dieses Genre am Aussterben, gerade jetzt, wo ich den Gefallen dran wiederfinde. Ja, man muss aber sagen, es sind noch einige gute Teile auch rausgekommen, wenn du dir das neue Monkey Island anschaust. Das ist super. Die Larry-Teile sind auch Adventures. Ja, da müssen aber die alten IPs für ausgegraben werden. So richtig Neues kommt ja nicht mehr. Ja, es... Richtig. Ja, oh ja, war. Weil Larry ist eine wirklich altehrwürdige Reihe und Monkey Island sowieso. Ich hätte ja dann noch gesagt, ein Glück haben wir noch Deadly Entertainment, aber das hat sich mittlerweile erledigt. Danke, Gollum. Also, was Neues die machen sie nicht mehr. Nee, die sind tot. Die sind tot. Die haben das Studio hat sich aufgelöst. Nee, das der Publisher gibt's noch, aber die Gaming-Abteilung wurde zugemacht. Gaming-Abteilung ist dead. Danke, Gollum. Ah, oh, fantastisch. Sehr, sehr, sehr, sehr schade eigentlich, ja. Wir sind jetzt bei Platz Nummer 3. Für dich, von dir noch, ja. Von mir noch? Dein, mir Teil, noch Platz dein Platz 3 fehlt noch, ja. Alpha Protocol. Oh. Ich möchte Alpha Protocol haben. Und zwar in guter Grafik, guter Steuerung und der Rest soll gleich bleiben. Du kennst Alpha Protocol, Jürgen. Oh ja, ich hab's geliebt. Ich liebe dieses Game. Das ist eins der wenigen Spiele meiner Gaming-Ära, wo ich alle Achievements für habe. Oh, weil wow, ich, weil cool. ich nicht aufhören konnte, dieses Spiel zu spielen. Ich meine, die Steuerung war absoluter Müll. Es war schon, als es rauskam, potthässlich. Aber wie die Story gemacht war, wie du deine Entscheidung treffen konntest. So gut. Es war ein richtig. War das nicht von Obsidian? Ich weiß es gerade gar nicht. Es war von Obsidian Entertainment. Ja, wusste ich doch. Richtig, ja. Und Obsidian typisch hast du halt total coole Charaktere, total coole Entscheidungsmöglichkeiten in den Dialogen. Du hast dich wirklich wie so ein modernerer James Bond gefühlt eigentlich. Es ist das beste James Bond Game, was es gibt. Absolut. Egal, es ist das beste James Bond Game, was kein James Bond Game ist. Aber es ist das beste James Bond Game. Es ist so ein völlig zu Unrecht untergegangen. So obwohl, gut. Wenn man bedenkt, wie es aussieht, wie es sich spielt, kann ich irgendwie verstehen, dass es untergegangen ist. Aber schade, es ist trotzdem, weil es war wirklich, wirklich cool. Es hat wirklich Bock gemacht. Es ist so, die Story hat alles wettgemacht. Die Charaktere haben alles wettgemacht. Ich kann mich immer noch an diese russische Agentin erinnern, gegen die du die ganze Zeit kämpfst. Oh, die dann urplötzlich auf die Stirn. Ja, aber voll, so von 0 auf 100, so voll die Charakterwendung jetzt. Auf einmal haben die Sex, warte, was? Ja. So schlecht, aber auch so gut. Es ist so gut. Markus, hast du das gespielt, Alpha Protocol? Muss mal kurz gucken. Tatsächlich. Es ist ein großartiges, fantastisches Spiel. Es ist so gut. Es ist für mich der Inbegriff eines 7 von 10 Spiels eigentlich. Ja, komplett. Es ist so gut. Also, storytechnisch ist es fantastisch. Gameplay-technisch Katastrophe. Aber dennoch, das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Ja, ich hab's gespielt. Es ist so gut. Es war so eine Katastrophe. Ja. Technisch absolut. Gerade jetzt, wo ich so ein paar Bilder davon sehe, ist, boah, Spiele, also nicht von der Story, also wirklich, wie ihr sagtet, katastrophal, was die ganze Steuerung die ganze Technik, die ganze Grafik, das ganze Kampfsystem war einfach nur scheiße. Wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich hab's nicht durchzubeißen. Kann ich verstehen, ich kann das auch total verstehen, glaub mir. Da kann ich auch nicht sagen, ja, die Story ist es wert, wenn einen die Technik so abfuckt, kann ich das total verstehen. Ja, absolut. Wenn man aber wie Stefan und ich darüber hinwegsehen konnte, irgendwie. dann hat man wirklich geiles Spiel dafür gekriegt. Aber wie gesagt, ich kann total verstehen, wenn man sich nicht reinbeißen wollte. Ich weiß noch, mein allererster Spieldurchlauf war der perfekte Durchlauf. Das war der perfekteste Durchlauf überhaupt. Ich habe im Prinzip einen kompletten James-Bond-Film gehabt. Mit der einen, die man geromanced hat, die dann gestorben ist, also das Zwischenmädchen. Dann natürlich die deine Operatorin habe ich dann gedatet. Ich habe es genauso gemacht, wie er es hätte gemacht. Also komplett. Es war der perfekte. Boah, jetzt habe ich richtig Bock, das zu zocken, Alter. Alter, es ist so gut. Es gibt es immer noch für die Xbox und. Ja, ich hätte die 360-Version habe ich hier irgendwo rumfliegen, aber es ist halt. Ist doch die bessere Version. Natürlich ist es die bessere Version. Multiplattform-Titel waren auf der 360 immer besser. Ja, ein absolut fantastisches Game. Gameplay-technisch katastrophal. Widerlich. Die Bosskämpfe waren einfach nur beschissen. Richtig nervig. Aber dennoch, wenn du dich da durchgefightet hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Danach hast du das Spiel geliebt. So viel Spaß. So viel Spaß. Du konntest wirklich der sympathischste Charakter der Welt sein oder das größte Arschloch, was auf dem Planeten. Ja, und allein deshalb. Also, du konntest aber das komplett versauen. Aber das Ding braucht wirklich ein Remake. Ja, aber komplett ein Remake. Du konntest wirklich alles komplett versauen. Also du konntest wirklich jeden NPC, der entgegengekommen ist, eiskalt. Ich weiß nicht, ob das nicht als Visual Novel sogar besser funktionieren würde. Würde auch funktionieren, ja. Aber dennoch, es ist so ein geiles Ding. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich möchte es unbedingt als Remake mit besserer Grafik und besserer Steuerung haben. Auch ein schöner Pick. Ah, oh, da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre super. Dennoch. Wird vermutlich nie passieren. Natürlich nicht. War mal im Gespräch, aber ist auch ja, irgendwie verfolgt. Macht ja nichts. Leider. Da behalten wir es wenigstens in wohliger Erinnerung. Richtig. Kommen wir zu Platz Nummer 2 der Spiele, die wir unbedingt ein Remake, Remaster oder ein Re-Release haben möchten. Und da gehen wir direkt zum Markus. Markus, Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir gerade schwer. Es gibt wahrscheinlich eine Überraschung, die ich jetzt einfach auf die 1 tun werde, und darum ziehe ich auf die Nummer 2 Azure Dreams. Oh, da klingelt ein PlayStation 1 Titel. Ha! Klingelt. Du bist der Sohn eines Meisterabenteurers und willst natürlich auch ein Abenteurer werden. Und in deiner Stadt gibt es einen Turm mit 100 Etagen, die du am Stück bezwingen musst, um oben den Endboss zu legen und das Spiel durchzuspielen. Dazu bekommst du Hilfe von Monstern, die du ausbrüten musst und dann mit Halsbändern mitnehmen kannst, weil du darfst 2 Monster mitnehmen und 4 Gegenstände, die du auch wieder mit rausnehmen kannst. Bist du irgendwie durch deine PlayStation 1-Liste, deine 1-Games gelatscht? Gefühlt schon, ja. Erben der Erde ist nichts, PlayStation 1. Alles gut, es ist halt nur trotzdem. Ja, okay, gut. Aber genau. Es ist halt auch ein Spiel, da kommt der mit Titeln um die Ecke, holy fuck. Ja, das sind Spiele, die mich früher viel, viel Zeit gekostet haben. Und Azure Dreams ist eins, das ich heute noch gern spiele, weil du kannst da auch daten. Natürlich. Auch von Konami übrigens. Auch von Konami übrigens, by the way. Konami, bitte zuhören. Ich gebe euch den Vollpreis. Ich glaube, wir schicken Konami einfach direkt den Cars. Ja, ohne Witz, ohne Scheiß. Und cool finde ich halt wirklich, dass du in diesem Turm, du findest Waffen für dich, du findest Equipments, du findest Zauber, du findest Monstereier. Nachteilig, du musst mit den Monstereiern erstmal wieder rauskommen. Weil diesen Turm verlässt man nur durch 2 Arten. Sterben. Nummer 1, du stirbst und dann behältst du nur deine 2 Monster mit Halsband und die ersten 4 Items, die ganz oben in der Liste liegen. Option 2, du findest einen Portkristall, der dich nach Hause teleportiert. Du kannst natürlich einen mitnehmen, nur man geht natürlich nicht mit einem rein. Man geht rein, wartet, bis man 2 findet, teleportiert sich raus und legt den 2. in die Kiste. Falls man mal einen Run durchgängig machen will. Aber man benutzt sie nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, der große, große Nachteil und Geilheitsfaktor dran ist, jedes Mal, wenn du in diesen Dungeon gehst, bist du als Hauptcharakter auf Level 1. Die einzigen, die ihr Level behalten, sind deine Monster. Und natürlich die Waffen, die du hast, die darfst du auch behalten, die du hochpimpst. Von irgendeiner rostigen Waffe bis zu einer Stahlwaffe. Kannst du aber auch verlieren, wenn du ohnmächtig wirst. Und dann gibt's jetzt das Prinzip, es gibt endlosen Monstervorrat, der immer respawnt, der dir XP gibt. Jetzt könnte natürlich der kluge Mensch sagen, dann bleibe ich halt ewig auf Ebene 1. Falsch, jede Ebene ist mit Timern geknüpft. Und dann bricht langsam ein Raum nach dem anderen weg und du hast nur noch eine bestimmte Anzahl an Schritten, die du laufen kannst, bis du automatisch nach oben geportet wirst. Und alle zig Ebenen gibt es dann so eine Art Miniboss, Minisequenzen. Du hast auch eine Konkurrentin, die man bestimmt auch daten kann, hatte ich noch nie probiert. Und in den Räumen gibt es dann unterschiedlichste Fallen und es ist so dämlich, wenn du in die reintappst. Manchmal ist es eine Reversion deiner Bewegung, manchmal bist du blind, dann wird der Bildschirm wirklich dunkel. Und du bewegen musst dich eine bestimmte Anzahl an Schritten blind bewegen, bis du wieder was siehst. Und was noch geiler ist, wenn du dann mal richtig, richtig viel Friendship geleistet hast in deinem Dorf, bekommst du Mini-Aufgaben, du hörst, was den Dorfbewohnern fehlt, da kannst du ein Casino bauen, du kannst ein Krankenhaus bauen, kannst einen Spielplatz bauen, eine Schule, also auch so richtig City-Building. Hm. Und dein Haus kannst du ausbauen und deinen Monsterstall, auf dem du dann immer Eier parken kannst und dann kannst du immer zwei mitnehmen. Sehr, sehr geiles Prinzip. Sehr cool, dass du immer mit Level 1 anfängst. Ich habe es noch nie auf Ebene 100 geschafft. Liegt aber an meinem Spielprinzip, dass ich nicht einfach durchrenne wie ein Bekloppter mit dem geilsten Equip und mir zur Sicherheit einen Portkristall mitnehme. Weil wenn dein Leben auf 0 geht, fliegst du auch raus und dann verlierst du alles, bis auf deine Monster. Alles, was du dabei hast. Fuck. Equipment... Alle, auch die Items, die du extra oben geparkt hast, damit du sie nicht ganz verlierst. Also da wirst du richtig derb bestraft, wenn du dich von dem Monster besiegen lässt. Vorteil ist, du kannst neue Eier auch dort ausbrüten und dann gleich eins deiner jetzigen Monster nach Hause schicken und das mitnehmen. Nachteil, wenn du natürlich die stärkeren nach Hause schickst, Pech. Ja, also das ist tatsächlich Pick Nummer 2, auch wenn ich es erst auf dem ersten überlegt hatte. Hättest du total unterschätzt. Remake oder nur ein Remaster? Ich hätte gern ein Pixel-Remake. Ein Pixel-Remake, oh ja, ja. Weil ich glaube, das Spiel hat seinen Charme in diesem Pixel-Look gefunden. Gab es für die PlayStation und für den Game Boy Color, sehe ich gerade. Ja. Interessant, interessant. Cool, cool. Ja, klingt sehr interessant, das Game. Und ist meines Erachtens total unterschätzt. Weil es halt nicht wirklich publik bei uns war. Es war also nie irgendwie richtig der Kassenschlager. Hm. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. Jürgen, wie schaut's bei dir aus mit Platz Nummer 2? Da habe ich ein Dragon Quest Pixel Remaster mir rausgesucht. Welches? Vom ersten? Von allen. Von den ersten halt. So wie bei der bei Final Fantasy Pixel Remaster auch von Dragon Quest einfach 1 bis 5 oder 6. Die ganzen DS-Teile endlich mal. Dass wir einfach auch mal die wie bei Final Fantasy die ersten Teile halt alle mal zur Verfügung stehen haben und alle zocken können. Das wäre geil. Da hätte ich auch nichts dagegen. Das da hätte ich richtig Bock drauf, gerade weil wir ja jetzt alle gerade die Pixel Remaster zocken wie blöd. Bin ich halt richtig. Bin dabei, sofort. Bin ich halt wirklich so auf den Trip, ist so, gib mir gleich auch noch Dragon Quest. Ja? Da hätte ich richtig Bock drauf. Und von mir vorher reden, da kommen wir nie wieder aus dem Spiel raus, weil ich Ultima wollte. Kommt er mit Dragon Quest? Ja und? Da können wir noch spielen, wenn wir in der Kiste liegen. Ja. Ich kann dich beruhigen, Dragon Quest 3 HD 2D Remake kommt. Ja, ich will aber alle Teile haben. Am Ende von Dragon Quest Monsters das angeteased wurde. Das habe ich auch gesehen. Aber boah, wäre das geil, wenn wir das auch noch kriegen würden. Das wäre ziemlich geil, ja. Da hätte ich auch nichts dagegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir eine Collection haben, dass die alle von dem DS-Teil runterziehen. Dass wir die auch mal woanders spielen können, als nur auf dem DS zum Beispiel. Das einfach, cool. Dass wir es auf modernen Konsolen spielen können. Ja, da hätte ich mega Bock drauf. Da hätte ich auch mega Bock. Das ist ein sehr schöner Pick, ja. Auch sehr, sehr schön. Oh, das wäre auch richtig gut. Ja. Oder Markus, hättest du auch Bock drauf, nochmal die alten Remakes? Hab ich doch schon gesagt, hat er schon gesagt. Bin ich dabei. Überleg mal, wenn jetzt die Remakes alle rauskommen, was sie werden, wenn sie deinen Cast hören. Jetzt kommt eine Ultima-Gesamtbox, jetzt kommt eine Dragon Quest-Gesamtbox. Dann kommt noch Vandal Hearts, Jade Cocoon, oh Gott. Der Clou, oh Gott. Nein, wann soll man das spielen? Leute. Ich glaube, ich muss doch Bürgergeld beantragen. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr arbeiten. Zu viele Videospiele. Zu viele Games, das geht nicht. Das geht überhaupt. Warum beantragen Sie das? Ja, Videospiele. Videogames. Ich hab Games und brauche Zeit. Also her mit dem Geld. Stefan, dein Platz 2. Mein Platz 2 wird niemanden überraschen von euch beiden. Ich schwärme von diesem Game seit Jahren. Ich höre immer noch den Sound im Hintergrund. Gerade im Moment höre ich. Ja, ich höre den Sound wieder im Hintergrund. Es wird niemanden überraschen, was ich jetzt sagen werde. Warum Platz 2? Was kommt dann auf Platz 1? Aha, siehst du, deswegen habe ich es auf Platz 2 gelegt. Auf Platz 2 ist selbstverständlich Mirror's Edge. Da, da, da. Welche Überraschung, dass ich in einem Podcast Mirror's Edge nicht erwähne. Was? Wovon Geier. Schwärmst du mehr als Mirror's Edge? Das beschäftigt mich jetzt mehr als der Pick. Ja, mich eigentlich auch. Pick in Ordnung, passt. Ich habe so fest damit bei ihm auf Platz 1 gerechnet, das erschüttert mich fast wirklich gar ein bisschen. Ich dachte mir, dein Platz 1 ist safe, Mirror's Edge. Tja, das dachte ich mir. Auf Platz 1 das kommt der Mirror's Edge Catalyst, warte ab. Nein. Mirror's Edge hätte ich gern als vollständiges Remake in heutzutage kannst du ja richtig wirklich hübsche, wunderschöne Grafik machen. Diese unglaublich geile Stadt, diese unglaublich cleane, saubere Stadt hätte ich bitte gern in der Grafik-Engine von, sagen wir tatsächlich mal, Final Fantasy 16 aus der Ich-Perspektive. Das wäre so geil. So schön, dass du durch diese, meines Erachtens, tatsächlich schöne Stadt durchrennst. Ich hätte gern bitte eine bessere Story. Eine bisschen bessere Story. Ich hätte gern bitte mehr. Ich hätte gern bitte länger. Ich hätte gern bitte mehr Möglichkeiten mit Parcours-Sachen. Ich hätte gern bitte auch, dass die Story nicht direkt reinschaut, dass du in den ersten 10 Minuten direkt von dem Hubschrauber beschossen wirst. Ich hätte bitte gern einfach ein komplettes Reimagining tatsächlich. Davon, das hätte ich gern von Mirror's Edge. Da wäre ich so dafür, weil, lass gefälligst Magnus Birgersson die Musik wieder machen, sonst wäre ich böse. Da bin ich neue Musik für die Podcaster oder andere. Dennoch, Mirror's Edge Reimagining wäre mein Favorite. Das hätte ich hätte so Bock drauf. Und VR-Modus auch direkt reinbauen, weil dann jetzt sich auch PlayStation oder auch allgemeine VR-Brille richtig gut lohnen. Hätte ich Bock drauf, wenn so diesen. Ja, die wird sich nie lohnen, die VR2. Leider. Dennoch, einfach nur in dieser Welt sich umzuschauen, wäre schon geil. Das hätte mir schon reichen, das wäre super. Das wäre großartig. Dennoch, gebt mir das und ich wäre zufrieden. EA, ich weiß, dass du zuhörst. Du bist gerade dabei, dich zu rehabilitieren. Du weißt, Battlefield macht keinen Cash mehr. Mirror's Edge. Denk an Mirror's Edge. Vielen Dank. Das ist alles, was ich dazu sage. Das war mein Platz Nummer 2. Jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1, richtig? Jo. Ja. Bevor wir zum Platz Nummer 1 kommen, würde ich sagen, machen wir unsere Honorable Mentions. Hat irgendeiner von euch Honorable Mentions? Ja. Dann hau raus. Lashes Suit Larry, einfach die gesamte Reihe. Simon the Sorcerer. Oh, fuck! Die hab ich gar nicht mehr gedacht. Simon the Sorcerer, ja. Der steht bei mir drauf. Police Quest. Oh. Alles als Pixel Remastered, bitte. Tatsächlich, und das ist jetzt wahrscheinlich etwas, wo viele überraschen wird, Battle Chess von 1988. Battle Chess. Das geilste Schach, was ich je gespielt habe. Das ist ein Pick, den ich komplett vergessen habe. Das, ja, ich auch. Wow, aus Simon the Sorcerer hat mich auch komplett überrumpelt gerade. Boah, der war zumindest die ersten beiden Teile und den vierten Teil. Also ehrlich, gerade dich überrascht das. Oh, Simon the Sorcerer war so genial, einfach nur. Dann habe ich hier tatsächlich so vielleicht die lustigste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Ja, ich habe sogar Teil 3 gespielt. Sogar durch. Wir reden nicht über Teil 3. Hey, der hatte eine der besten Sätze von dem Zauberer, von dem dicken Zauberer. Überhaupt. Alles andere ist vergänglich. Ruhm, Liebe, Geld und Macht. Aber wenn du einsam und verlassen bist, wenn du befressen und starker Alkohol, zumindest zeitweilig Trost bietet. Ich werde das nie vergessen. Super. Großartig. Oh, Simon, das war schon mal geil. Ja. Police Quest, Jesus Christ. Ja, da kommen jetzt die ganz alten Dinger raus. Fuck. Oh, die hätte ich bitte alle gern einfach nur als Release-System streichen. Dass sie nochmal rauskommen, dass da irgendwo wunderbar funktionieren. All diese Games gibt's übrigens auch. Go, Games! Ja, tatsächlich, Dune habe ich auch noch stehen. Dune? Ja. Dune gibt's ein Remake, soll kommen. Strategiespiel, das weiß ich. Verdammt! Ja. Verdammt! Dune hab ich gar nicht mitbekommen. Dune Strategiespiel gibt's von den ehemaligen Command & Conquer Machern, das weiß ich, das soll rauskommen. Verdammt! Jetzt sag mir Command & Conquer, also sowas wie Red Alert gibt's auch. Nee, das ist tot. Da, ich glaube, das Einzige, was rauskam, war diese Command & Conquer Collection. Die gibt's mittlerweile auf Steam. War da Red Alert dabei? Ja, da war Red Alert 1 war mit drin, mit allen Addons, das weiß ich. Das ist so eine Command & Conquer Collection, war das. Soweit ich noch schade. Weiß. Ich habe nur 3 Honorable Mentions. Nichts Großes. Du dachtest, ich bin schon fertig. Oh, entschuldige. StarCraft. StarCraft, Warcraft 1, Warcraft 2. Und Warcraft 3. Den lasse ich bewusst aus. Nein, Warcraft 3, weil Reforged hat es leider nie gegeben. Ich finde es sehr schade, dass Blizzard das nie rausgebracht hat. Deshalb würde ich mir da auch... Na gut, wenn es so ist, ja, das auch. Half-Life. Ha! Fuck! Ich kill ihn gerade. Nein, es gibt ein Remake von Half-Life, Black Mesa. Ja, die hätte sprudelt es aber richtig aus Markus raus. Ich habe mir echt schwer getan. Und dann, also es gibt ein Remake von Half-Life, das heißt Black Mesa. Und Black Mesa ist fantastisch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob ich es richtig aufgeschrieben habe, weil ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen, ob es Goonies oder Ghoulies war. Sondern auf jeden Fall so Ghoulies 1 und 2. Ghoulies. Ja, kenne ich noch. Das sind oh, das sind awesome. Fuck me. What zur Hölle kommst du mit Ghoulies um die Ecke? Ghoulies, Jesus Christ. Der hat sich mehr darüber den Kopf zerbrochen, als wir es hier getan haben, glaube ich. Ich meine, ich traue mich jetzt nicht mehr, den letzten Honorable Mention noch zu nennen. Nee, hau ruhig raus. Das ist jetzt ein Plattformer, das ist Jump'n'Run Earthworm Jim. Der gute Earthworm. Guter Pick. Jetzt bin ich mit der Liste der Honorable Mentions durch. Außer das eine Spiel, von dem ich den Titel nicht mehr gefunden habe. Und ich habe hier nur stehen Elvis, Nacht, Taxi, Sonnenbrille. Und ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt. Ich habe es nicht das gefunden. Das war von der Erotik-Zeitschrift Orion, das weiß ich. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie es hieß. Ich weiß nur, dass das sein Vater hat, das weiß ich. Richtig. Bei ihm müsste ich nochmal vorbeigehen und schauen, gib mir mal das alte Spiel raus. Der hat da noch die... War es das Kette oder war es schon CD? Das war CD. Das waren mehrere CDs, das weiß ich. Das war so eine Art... wie heißen die? Diese Videogames... Also mit tatsächlich echten Schauspielern. Ja. Spontan fällt mir noch eins ein, echte Schauspieler. Toons oder Toonix. Da hat der Schauspieler von Zurück in die Zukunft mitgespielt, der Doc. Toonstruck. Ja, Toonstruck. Das muss auch noch mit rein. Toonstruck wäre geil. Ja, gibt's übrigens auf Good Old Games. kein Scheiß, gibt's wirklich auf Good Old Games. Das weiß ich, weil das auf meiner Wunschliste ist. Sehr, sehr, sehr, sehr nice. Das, aber jetzt habe ich es mal zu Ende gefunden. Wow. Also Half-Life gibt es, das weiß ich. Command & Conquer gibt es auch, das weiß ich auch. Dune wird kommen. Police Quest wäre ich dafür. Simon the Sorcerer wäre ich hundertprozentig dafür. Ich habe Teil 4 und 5 übrigens hier stehen. Dann kommen die alten Larrys. Die alten Larrys werden ziemlich nice. Jetzt kannst du auch mal die heißen Damen, die er immer fast abbekommt, auch entsprechend programmieren. Modellier. Dass es dich richtig ärgert, dass er sie nicht abkriegt. Oh, ich habe das immer so geliebt. Was ist noch? Das war so alles auf einmal. Was kam noch? Das habe ich alles so überrumpelt. Was kam noch? Was hast du noch drauf geschrieben? Battle Chess habe ich noch gesagt. Battle Chess, ja, auch sehr gut, wäre auch dafür. Hatte ich noch gesagt, die Ghoulies, richtig. Genau, ja. Warcraft, StarCraft. Die Remakes, um auch mal ein paar Strategiespiele reinzunehmen. Warcraft wäre ich auch dafür. Gibt es übrigens auch bei God of Games Warcraft 1 tatsächlich. Warcraft 2 wäre auch dafür. StarCraft, die funktioniert. StarCraft 1 hat seinen Charme immer noch in derselben Grafik, wie es damals ist. Finde ich persönlich. Ich bin mir aber sicher, du kannst da richtig was draus machen. Vor allem, wenn sie vielleicht doch mal in Richtung einem neuen denken. Tun sie gerade. Das Problem ist nur, es ist Blizzard. Die haben es doch geschafft, mit dem letzten Patch Diablo 4 komplett zu versauen. Gratuliere, Blizzard! Gratuliere! Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange gedauert hat. Standing Ovation! Man nimmt mein Jahr. Standing Golf Clap. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme hört, das ist mir jetzt wurscht. Ich baue den jetzt hier ein. Ja, Golf Clap. Absolut fantastisch, großartig, Blizzard, großartig. Das ist mein Problem, das wird nie passieren. Das ist wow. Also, da waren ein paar ordentliche Banger dabei. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Da habe ich einmal Wing Commander. Welchen? Alle. Alle? Ja, wir reden hier immer über alle, wenn es um ganz alte Spiele geht. Ich will einfach Luke Skywalker mal wieder sehen. Ach ja, die Mark Hamill-Dinger, die waren schön. Ich brauch diese trashigen Zwischensequenzen wieder. Ich habe da nur ganz schwammige Erinnerungen dran. Mit Biff aus Zurück in die Zukunft. Großartig. Boom, Katzenstreu. Wo wir bei schlechten deutschen Synchros sind, G-Police, falls das überhaupt noch jemand kennt. Sagt mir was. Wo du mit diesen Zukunftshelikoptern als Polizist, ich glaube, über den Mars fliegst oder so. Er hat auch eine richtig schön schlechte deutsche Synchro gehabt. Habe ich damals rauf und runter gespielt. Demo gespielt von. Habe ich damals rauf und runter gespielt. Das Spiel ist eigentlich nicht mal besonders gut, aber es ist halt so ein Kindheitsding. Da habe ich damals eine Demo gespielt von, aber auch so der PlayStation-Magazin. Ja, das war ein recht ambitioniertes Spiel. Die haben da ziemlich viele Zwischensequenzen drin gehabt. Es war sehr viel, überraschend viel vertont. 18,50 Euro übrigens auch. Wie gesagt, da hast du einen Zukunftshelikopter gehabt und warst damit halt auch Streife und hast böse Buben kaputt geschossen. Und da hast du auch Konvois beschützt, die dann durch die verschiedenen Kuppeln über den Mars gefahren sind und so. Das war eine der Missionen in der Demo, da musstest du so komische Konvois beschützen. Ja, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob sich das Spiel heute irgendwie noch halten würde. Ich meine, ich habe es tatsächlich für die PlayStation 1 hier liegen, aber ich habe es ewig nicht mehr angerührt. Für so ein Indie-Game wäre es bestimmt nicht schlecht. Da gibt es bestimmt wahrscheinlich. So ein Indie-Game, der danach gemacht hat. Und als letztes hätte ich dann halt noch Chrono Trigger. Oh, sehr schöner Pick. Chrono Trigger. Es gibt ja im Prinzip ein Remaster von Chrono Trigger, aber es steckt halt immer noch auf dem scheiß PC fest. Ich hätte gerne bitte, dass es überall erhältlich ist, weil es gibt Chrono Trigger. Du kannst es fürs Handy kaufen, du kannst es fürs Tablet kaufen, du kannst es für alles kaufen. Nur nicht weder für die PlayStation, Xbox noch die Switch. Und das ist einfach so nur dumm. Weil Chrono Trigger ist so gut und ich hätte auch gerne Chrono Trigger als Remastered in 2D HD Remastered. Das wäre mega gut. Nehme ich sofort. Das auf jeden Fall. Meine Honorable Mentions sind genau zwei Stück. Das wäre einmal Freelancer. Ein Chill- und Flieg-Game. Ja, ein legendäres, großartiges Game, was man im Battle gespielt hat. Das hast du, glaube ich, auch gespielt, Markus, oder? Ja. Freelancer. Das ultimative Game zum Chillen. Einfach nur Kurs setzen und sich zurücklehnen. Fantastisch. Ich erinnere mich, dass er aus Freelancer einen gottverdammten Simulator gemacht hat mit Waren hin und her. Jetzt bin ich aber überrascht. Das ist gar nicht während wahr. Während ich durch die Gegend flog und eins der besten Kriegsschiffe der Welt hatte und überhaupt alles andere hatte, hat er sein Kriegsschiff eingetauscht gegen ein Handelsschiff und hat Millionen gemacht. Natürlich hat er das. Das ist gar nicht wahr. Irgendwer muss den Krieg finanzieren. Oh Gott, echt. Meine Fresse. Und Martian Gothic. Unification. Nie gehört. Martian Gothic ist im Prinzip ein es ist ein Horror-Game à la Resident Evil mit drei Charakteren. Das ist ein Survival-Horror-Game. mit drei Charakteren, die auf dem Mars gestrandet sind, die sich nicht treffen dürfen, weil sie ansonsten sterben in dem Game. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe das hier für die PlayStation, das ist original. Ist ein sehr, sehr geiles Ding. Es ist unglaublich weird. Es ist unglaublich, unglaublich bekloppt. Die Rätsel sind völlig bescheuert, weil du auch Gegenstände untereinander tauschen musst. Es gibt eine Passage, die hat mich halt wahnsinnig gemacht, weil du die Leute gleichzeitig, die müssen sich treffen, dürfen sich aber gleichzeitig nicht sehen oder gleichzeitig berühren, weil sie sonst sterben. Aber du musst eine Mission musst du erledigen mit anderen gleichzeitig im Raum. Was hat mich wahnsinnig gemacht. Unglaublich unterschätztes Game meines Erachtens. Ist gemacht von Creative Reality und Kyoto Developments, die gibt's nicht mehr. Dennoch, sehr, sehr cooles Game. Du hattest nur eine Möglichkeit von 4 Save Slots. Super! Großartig. Die PlayStation-Version hatte 12. Yeah. Für die Noobs. Spielbar, ja, spielbar scheiße schwer. Ich hab's auch nur mit Lösung damals durchgespielt. Es war richtig gut, also meines Erachtens ist es richtig gut, ist auch ein untergegangenes Game. Davon hätte ich auch gerne einfach ein funktionierendes Remaster, bitte Reimagining, vielen Dank. Weil die Story ist super, nur die Rätsel sind und die deutsche Sprachausgabe ist die deutsche sowie die englische Sprachausgabe ist schlimmer als die Sprachausgabe aus Resident Evil 1. Wow. Schaff das mal. Fantastisch. Einfach nur, wow. Kommen wir aber zu Platz Nummer 1 der Games, für die wir entweder ein Remaster, Reimagining oder ein Re-Release haben möchten. Wer von euch möchte anfangen oder seid ihr einfach zu sehr darauf gespannt, was ich auf Platz 1 habe? Also ich würde anfangen, weil ich nochmal, nur weil ich mich nach links gedreht habe, eine Honorable Mention nachschicken muss, weil vorher Dragon Age kam. Okay. Spellforce, ja, möchte ich noch als Honorable Mention nachschieben. Und zwar den ersten. Absolut verständlich. Erweiterung. Da wäre ich dafür. Da wär ich dafür, ja. Einfach nur, weil ich es gerade links sehe und mir denke, ach schade, ich könnte es mal wieder spielen. Jetzt gut, bin ich gespannt. An. Mit Platz Nummer 1. Du fängst wieder an, ein Sierra-Spiel. der hat sich nicht mehr Gedanken gemacht als wir, tatsächlich. Und es ist mein erstes Point-and-Click-Adventure meines Lebens, das ich durchgespielt habe. Es wäre... von 1995. Es ist Thorins Passage. Thorins Passage? Ja. Nie gehört. Es geht ich um einen, also der Hauptcharakter wird seit seiner Kindheit von dem bösen Geist verfolgt, der ihn töten will. Seine Eltern sterben und seine Hebamme bringt ihn auf den Bauernhof zu zwei sozusagen Zieheltern. Und er fühlt sich immer als Held, er ist der Mega-Held. Oh, das sagt und mir was! Während er einmal in die Stadt geht, werden seine Zieheltern entführt von einem großen Bösen. Und zwar in die unterste Welt, das ist das Zwiebelspiel, in die unterste Welt, Sphäre dieser Welt. Und dort muss er hin. Das heißt, diese Welt besteht aus 5 Plattformen, die untereinander kugelförmig angeordnet sind und mit Verbindungsröhren. Kannst Holy du shit. Von Plattform ich erinnere mich zu Plattform dran. Wandeln. Und es ist so eine schöne Geschichte. Und vor allem das bekommst von dem Erfinder du, von Leather Shirt Larry. Ja, und du bekommst auch noch einen Gehilfen mit. Und zwar Buggle Boogle, der sich in Gegenstände verwandelt. Das erinnert ein bisschen an The Whispered World. Ja, und es ist halt wirklich so, die Welt ist aufgebaut wie eine Zwiebel und du musst von Schale zu Schale springen. Nur das ist halt nur 5 dieser Sphären gibt. Es gibt, so ich das gerade sehe, ist von dem Creator von, also Allo, der Erfinder von Legends of Larry. Ja. Beautiful cartoony graphics aus seinem Music. Übrigens gibt es das Spiel, weil, rate mal, richtig. Good Old Games! Für 5,59 ist es vielleicht so gewährt. Englische Sprache und Audio-Text. Sehr interessant. Okay, sehr interessant. Das sagt mir gar nichts, das Game. Ich kenne es von der Grafik, vom Grafikstil her. Das sagt mir was, aber selbst im Spiel selber habe ich noch nie davon gehört. Und 95 habe ich es tatsächlich auf Deutsch gespielt. Und cool. Es ist das erste Point-and-Click-Adventure meines Lebens, das ich durchgespielt habe. Nice. Platz Nummer 1 bekommt Ehrenplatz. Sierra-Tag heute. Das. Die haben damals einen Haufen geiler Adventures gemacht, bevor du auch echt sehr oft sterben konntest, by the way. Ja, und da, also in diesem Spiel, was mich fasziniert hat, geht es halt auch unterschwellig ums Erwachsenwerden. Weil eben dieser Kindskopf, der sich immer für einen Held wirklich gehalten hat, durch diese ganzen Gefahren, die er überstehen muss, stückweise erwachsener wird. Da gab es so ein Adventure. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Heart of Darkness. Kennt ihr das noch? Heart of Darkness? Der Name sagt mir was, aber gespielt habe ich es definitiv nicht. Da musst du deinen Hund suchen, der entführt wurde. Ein PlayStation 1 Spiel, klar. Ja, das war auch so ein geiles. Das war mehr so ein Jump'n'Run mäßig, aber das war auch cool. Ja. Da ging es auch so halbwegs ums Erwachsenen. Aber dennoch, sehr, sehr cool. Ein altes Adventure, das nochmal so marktfähig machen, da wäre ich eigentlich auch nichts dagegen. Vor allem, mich überrascht es echt, dass ich dich damit jetzt überraschen konnte. Das kenne ich tatsächlich nicht. Sehr interessant. Das hast du uns generell nicht. Sehr überrascht heute. Ja. Ich habe echt das, was ich gerne wieder spielen würde, in Remake, Remastered, Pixel Remastered draufgepackt. Und nicht das, was ich heute gern spiele. Weil es war jetzt ein absolut, Strategiespiel dabei, das ich, und da lege ich Stefan ja schon Jahren im Ohr, und das durfte nicht auf Platz 1. Durfte es nicht. Das war? Ja, das war Wandel Hearts. Das ist so, wie wenn du Mirror's Edge auf 1 gepackt hättest. Dann kommt wieder, richtig, ja, war klar. War klar, richtig. Das ist schön. Ja, da wäre ich auch dafür, dass man so, vor allem, wie gesagt, mehr Adventures, umso besser. Wie schaut's bei dir aus, Jürgen? Was ist bei dir auf Platz Nummer 1? So, jetzt kommen wir zu der Überraschung, die keine Überraschung ist, wenn man mich 5 Minuten kennt. Ja, es ist Golden Sun. Natürlich ist es Golden Sun. Und zwar natürlich 1 und 2 zusammen, weil sie eben als ein Abenteuer konzipiert waren. Dass man einfach nach dem Absturm von Teil 1 sofort einfach mit Teil 2 weitermacht, ohne das 600 Kilometer lange Passwort eingeben zu müssen. Ja, mich nervt es, Passwort einzugeben. Und ich finde, dass es generell Spiele sind, die auch heute noch einfach fantastisch sind. Friendcodes müssen für dich die Hölle gewesen sein, Will. Nee, aber. Hast du dann auch noch diese Passwortscheiben vom Amiga gekannt? Oh Gott, ja. Fangen wir jetzt nicht mit Action Replay Codes an. Nee, aber wie gesagt, Golden Sun ist für mich so ein bisschen die Speerspitze von JRPGs. Ich liebe die Dinger. Der Soundtrack ist eine Bombe. Das rundenbasierte Kampfsystem hat mit den Djinns eine tolle Würze bekommen. Über die Djinns hast du ja das Jobsystem eigentlich erst richtig aktiviert. Unglaublich cool. Die Aufrufe, die für Game Boy Advance-Verhältnisse unfassbar gut aussahen. Es war grafisch einfach eine Bombe seiner Zeit. Der einzige Flaw, den das Spiel hat, man muss unglaublich viel lesen. Die Dialoge dauern teilweise ewig. Aber ansonsten... JRPG. Ja, aber galore. Und... aber, muss ich bei Pathfinder auch, ist okay. Aber wie gesagt, es ist seit, wie gesagt, wer mich 5 Minuten kennt, weiß, dass ich ein absoluter Fanatiker bin, was Golden Sun angeht. Und wenn da ein Remake von rauskommen würde, wo alle beide Teile drin wären, oh. Nee, sind ja schon mal angekündigt für den Online-Teil. Zumindest der erste Teil schon mal, ja. Zumindest der erste Teil richtig schon. Und also, vielleicht, wenn die Leute dann, wenn die von Nintendo dann sehen, hey, das wird ja 5 Jahre mal runtergeladen. Machen wir einen neuen Teil oder so? Oder machen wir einen Remake, einen Remaster? Mein Gott, halt ich habe da so Bock drauf. Und es ist halt einfach... Ich würde fast alles dafür geben, um das als Remaster, als ein großes Abenteuer spielen zu können. Mehr cool. Ja, doch. Dann könnte man die sich auch nochmal anschauen. Das stimmt. Also, Beilist für nächstes Jahr steht, oder? Wobei, es fehlt noch ein Platz. Nee, aber stell dir vor, das kommt wirklich alles raus. Das wäre echt gruselig. Das wäre mega gruselig. Ich glaube, ich würde erstmal in Ohnmacht fallen, wenn auch nur die Hälfte dieser Liste von uns rauskommt. Ja, ist tatsächlich nicht besonders viel Realistisches dabei, lustigerweise. Leider. Also tatsächlich in den letzten Jahren, es wäre hier auch noch Suikoden 1 und 2 gestanden. Ja, nächstes so möglich, um Gottes Willen. Und ich halte ja zum Beispiel Dragon Age oder sowas jetzt nicht für das Unrealistischste. Aber passieren wird es wahrscheinlich trotzdem nicht. Wir werden sehen. Okay, kommen wir. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Zu meiner Platz 1. Kommen wir zu meiner Platz 1. Es ist ein Spiel aus dem Jahre 2003. Es kam am 14. Februar 2003. Leider nicht im Dezember. Mensch, Freunde. Es kam am 14. Februar 2003 raus. Ich habe dieses Spiel rauf und runter gesuchtet. Ich habe es Markus vorgestellt und er hat es rauf und runter gesuchtet. Ich habe mir dafür extra diesen Handheld gekauft, um es ein Ausbildungsjahr lang komplett jeden Tag in der Schule zu spielen, während wir in der Ausbildungsschule waren und nichts anderes gemacht habe, und zwar Final Fantasy Tactics Advance. Oh, ist tatsächlich unterm Radar geflogen. Warum habe ich nicht dabei daran gedacht bei dir? Es ist ein fantastisches, großartiges, geniales Taktik-Rollenspiel, wenn nicht sogar für mich das beste Tactics, was es überhaupt gibt. Also ich weiß, warum es bei mir nicht auf der Liste ist, aber überrascht mich bei dir tatsächlich jetzt auf Platz 1. Es ist ein unglaublich geniales Spiel. Ich habe mich damals verliebt in dieses Spiel und es hat mich nie wieder losgelassen. Und wie gesagt, ich habe es dir damals gegeben über den Emulator. Ja. Du hast es auch gesuchtet wie bescheuert. Aber es ist halt kein Spiel, was für mich ein Remake benötigt, weil es gut so ist, wie es ist. Ja, aber ich hätte es gern als nicht als Remake, sondern einfach nur als Re-Release. Damit ich es nicht nur auf dem scheiß Advance habe. Es gibt eine Online-Version davon für die Wii U. Die habe ich noch gekauft gehabt, bevor die den Shop zugemacht hatten. Das war aber schon Ewigkeiten. Das war das erste, was ich gekauft habe. Ich habe zwei Sachen im Wii U-Shop gekauft. Xenoblade Chronicles und Final Fantasy Tactics Advance. Es gibt eine Online-Version davon, die man auch kaufen kann. Nintendo. Was zur Hölle tust du? Pack das Ding in den Shop von der Switch, dann. Mehr brauchst du gar nicht tun. Das möchte ich gern haben. Aber ich hätte es auch gern als Remake, und zwar als Pixel HD Remake im Sinne von Octopath Traveler 2 oder Octopath Traveler 1. So hätte ich das gern bitte als Remake. Ja, wie Trying a Strategy halt. Wenn es rauskommt. Ja, richtig, wenn es rauskommt. Aber genau Advance. Nichts an der Story ändern, nichts am Gameplay ändern. Einfach nur grafisch ein bisschen aufhübschen, nochmal raushauen und dann wäre ich absolut... Ich muss aber Markus recht geben. An sich muss es nicht aufhübschen. Es ist eigentlich perfekt, so wie es ist. Ja, also ja, ich hätte eher die Befürchtung, es wäre schön, wenn jemand das grafisch aufhübscht, dass es mir die Nostalgie von früher zerstört. Es ist so gut gealtert. Ja. Es ist so gut gealtert. Ich gebe dir recht, ich hätte es gerne auf einer anderen Konsole als diesen kleinen Ding. Aber... Da hätte ich es gerne. Aber 2D HD könnte tatsächlich in dem Fall tatsächlich mehr zerstören, als es besser machen würde. Okay, dann sagen wir, release es einfach bitte nochmal. Ja, da bin ich dabei. Ich möchte es nur einfach nur, dass es nochmal rauskommt. Chess of the 2 HD Remix, einfach nur haut's in den Shop. Bringt das in der Collector's Edition raus. Ich will einen Controller in Final Fantasy Tactics. Das wäre cool. Das wäre geil. Das wäre mega geil. Haut einfach noch mal in den Shop raus. Oh Gott, ja. Haut's einfach noch mal raus. Ich hätte nichts dagegen. Ich liebe dieses Spiel und ich würde ich kann es immer wieder spielen. Das ist das Schöne. Ich kann es wirklich immer wieder spielen. Das ist scheißegal wann. Ich kann jetzt wenn ich noch ein DSS-Shit meine Wii U anschmeißen könnte, das Spiel anschmeißen könnte, das Spiel spielen oder halt auf dem, wie oft ich dieses gottverdammte Spiel auf dem Emulator auf dem Handy schon gespielt habe. Ich liebe das Game und ich hätte es echt gern einfach nur als Re-Release. Nintendo, Square. Hör auf mit dem schwachsinnigen 7er Re-Bullshit und gib mir Advanced Tactics. Dankeschön. Nee, das soll bitte jemand anders machen als Square. Es tut mir leid. Du brauchst ja nur veröffentlichen. Nein, selbst das schaffen sie zu verkacken. Wenn es um eine Marke geht, die guten Bestand hat, die sich eigentlich wie geschnitten Brot von alleine verkauft, selbst dann schaffen sie es im Verkauf, noch einmal ordentlichen Pferdeapfel drauf zu schmieren. Ich bin so wütend, der ist mit Hürde nämlich auf seinen Tisch. Ja. Ja, ich bin ein bisschen frustriert. Merkt man gar nicht. Dennoch, es ist eine großartige Liste, die wir da abgeführt haben. Vor allem Markus, ja, Jesus Christ. Der hat echt die Geheimtipps aus dem Hut gezaubert. Also du hast echt also alles das aus dem Arm geschüttelt. Das waren einfach die Sachen, die ich mir wirklich wünschen würde. Das ist ja kein Vorwurf an dich gewesen. Wir sind fasziniert. Nein, absolut. Ich war ja selbst überrascht, als du jetzt mir heute spontan noch gesagt hast, es muss gerankt werden. Ja, ich habe es auch spontan Ranking gemacht jetzt aus der Liste. Ja, ich habe es auch nicht gerankt. Aber gut, dass dann der Clou genannt wurde. Das hat es schon mal leichter gemacht. War das bei dir auch? Ja, ich habe dann Golden Sun nach oben getan, einfach Teile. Damit Stefan lacht. Beide Teile waren mit drin. Den habe ich gleich rausgenommen. Bei Golden Sun war bei mir ja sowieso klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ehrlich, ich habe ja wirklich nur eine Liste geschrieben, weil ich ja gar nicht wusste, ich habe es ausgeblendet bei der Recherche zu diesen Dingern. Und darum ärgert es mich, dass ich dieses eine Spiel einfach den Namen nicht mehr weiß, weil es sind alles so Picks. Die haben alle irgendwas innovativ gemacht, die mich richtig gepackt haben. Bis zum nächsten Podcast finden wir es raus und dann reichen wir das nach. Ja. Ich bezweifle es, weil ich tatsächlich die Stunde, die wir jetzt vorher mal quatschen, gesucht und gesucht und Thorins Passage habe ich gefunden. Aber diesen Elvis nicht. Ja, vielleicht findest du ja bei deinem Vater bis zum nächsten Podcast. Richtig, Hagel. Dennoch, Freunde, ich danke euch dafür, dass ihr mit mir darüber geredet habt. Sehr, sehr gerne. Über die Spiele, von denen wir gerne ein Remake, Re-Release oder Remaster oder Reimagining hätten. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Wie immer mit euch beiden. Es macht einfach Spaß, mit euch beiden über Gamezeug zu quatschen. Ach, immer wieder gern. Es funktioniert so gut. Das ist herrlich. Großartig. Nächstes Mal dann nochmal eine Top 10 an Remakes. Ich bin mir sicher, ich finde noch was. Ja, wir finden alle bestimmt noch was. Wir finden alle bestimmt noch was, richtig, ja. Aber dafür soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und an all die Spieleentwickler da draußen, ihr kennt unsere Liste. Tut was. Alles klar? Wunderbar, hervorragend. Und damit verabschiede ich mit den Worten, die ich immer sage. Macht was immer ihr wollt. Aber ihr habt uns gehört, ihr wisst unsere Liste. Let's do it, okay? Hervorragend, danke. Ciao, ciao. Macht's gut, bye, bye.